sofern ich mich nicht verrechne, war der Bankhausbesitzer also damals 33 Jahre alt. Bis dahin bereits, wie Sie sehen, eine der schönsten Karrieren eines Amerikaners. Im Bürgerkrieg wurde er mit Freuden wieder in die Armee aufgenommen, und zwar als Oberst. Vergleichsweise wenig, wenn man an so manche US-Journalisten denkt, die 1944 aus dem Nichts kühn gleich in den Majorsrang sprangen. Sherman legte einen kurzen Zwischenspurt ein und war ein Jahr später schon General. Das Lexikon versichert, dass er als der tüchtigste Feldherr der Union im Bürgerkrieg gilt. Er hinterließ zwei Bände Memoiren, worin er sich bescheinigt, wie tüchtig und daneben auch noch gut er war. Lincoln stellte ihm die Aufgabe, in die südlichsten Gebiete der Konföderierten einzubrechen und dann nach Norden durchzustoßen. Grant sollte inzwischen Lee bei Richmond festnageln. Sherman hatte die ganz präzise Order »Kill and Destroy«, die Parole des jungen Washington im Unabhängigkeitskrieg. Sie war wörtlich gemeint. Und der tüchtigste Feldherr der Union nahm sie auch wörtlich. Er begann einen mörderischen Verwüstungszug durch die unschuldigen Städte und Dörfer, der später unter dem Namen Anaconda eine erbärmliche Berühmtheit erlangte. Wo die Heeresschlange erschien, ließ sie alles in Schutt und Asche zurück. Es wurde vernichtet, was man fand. Häuser, Fabriken, Maschinen, Farmen, Tiere, Pflanzungen, Getreide, Baumwolle, Zuckerrohr, Straßen und Brücken. Wenn die Anaconda abgezogen war, brannte das Land und die Viehherden verfaulten auf den Weiden. Zum ersten Mal in der modernen Geschichte praktizierte Amerika den totalen Vernichtungswillen. Das Plündern von Privathäusern, schreibt eine blinde Henne von Historiker, war streng verboten, ist jedoch vorgekommen. Man möchte solche Geschichtsschreibung nicht für möglich halten. Sherman berichtet in seinen Memoiren, ehe wir South Carolina verließen, hatten sich meine Soldaten schon derart daran gewöhnt, alles auf der Marschroute zu zerstören, dass das Haus, in dem sich mein Hauptquartier befand, oft schon brannte, ehe ich es verlassen hatte. Und sein unterstellter General Sheridan meldet nach Washington, ich habe 2000 Scheunen voll Getreide und 70 Mühlen verbrennen und 3000 Schafe abschlachten können. In einem Gebiet von 5 Meilen ließ ich sämtliche Häuser niederbrennen. Moltke, der es ja von Europa aus mit ansah, hatte recht, obwohl er ein Deutscher ist, wenn er sagte, das sind keine Soldaten mehr, das ist eine Bande von entfesselten Marodeuren. Ich habe mir früher nie erklären können, wie es zur Anaconda kommen konnte. Sie war unnötig, der Krieg war ja praktisch entschieden. Ich glaube, seit 1945 weiß ich es. Die Anaconda war ihr erstes Hiroshima. Am 9. April 1865 hisste General Lee die weiße Fahne. In dem kleinen Dorf Appomattox unterzeichnete er vor Grant die bedingungslose Kapitulation. Die Schlachtfelder bedeckten 500.000 Tote. Beispielhaft war die Versöhnlichkeit der Siege. Sie ließen Lee nicht hängen und stellten auch keine Kriegsverbrecherlisten auf. Was wäre geschehen, wenn der Süden gewonnen hätte? Die ganze Welt wäre einen anderen Weg gegangen? Es hätte geteilte Vereinigte Staaten von Amerika gegeben, was die Welt nicht als Unglück ansieht, wie wir aus unserem eigenen Schicksal wissen? Glauben Sie das? Ich will Ihnen sagen, was ich glaube. Spätestens 1914 hätten sich beide Teile wieder vereinigt. Die Toten sind ganz sicher unnütz geopfert worden. An weniger als 5 Fingern lässt sich abzählen, wann einmal in der Geschichte die Gefallenen einen Sinn hatten. Und noch seltener, wann sie einmal den Überlebenden einen Aufschwung der Seele gegeben haben, der Kraft für 100 Jahre verlieh. Hellas hat lange von den Toten der Thermopylen gelebt. Lincoln war guten Mutes. Die Toten waren feierlicher Reden wert, selbstverständlich. Bevölkerungspolitisch konnte man unbesorgt sein, denn in den letzten 4 Jahren allein waren 800.000 Menschen aus Europa in die Nordstaaten eingewandert, hauptsächlich in den Westen. Die Zahl der geschlachteten Schweine verdoppelte sich. Die Schafswolle stieg auf das Dreifache. In Pennsylvania war Petroleum, in Colorado Gold gefunden worden. Das alles war sehr, sehr zufriedenstellend. Dass der Süden verwüstet war, war zwar beabsichtigt und wäre durchaus zu verschmerzen gewesen, wenn es nicht ein ganz ekliges Problem aufgeworfen hätte, wohin mit den befreiten Millionen von Negern. Die einstigen Sklaven standen vor den vernichteten Plantagen und fühlten sich nichts als unglücklich. Sie nahmen ihr Weib an die Hand, schnallten sich das Baby auf den Rücken und wanderten nach Norden zu ihren Befreiern. Die wenigen, die bleiben konnten, begannen wieder zu ackern. Hier hätte Washington die letzte Möglichkeit gehabt, das Dynamit aus der Welt zu schaffen, indem es den Schwarzen ein eigenes Territorium, sagen wir ein Teil Alabamas, gab. Heute, rückblickend, wissen wir, dass es möglich gewesen wäre. Stattdessen stieß man sie, die Schwimmen nicht gelernt hatten, in das reißende Wasser, in den Wildbach des amerikanischen Lebenskampfes. Sie sanken. Sie sanken tiefer, als sie je vorher gestanden hatten. Sie wurden verachtete Parias, vor denen man sich im Norden die Nase zuhielt. Es gibt ein altes amerikanisches Sprichwort. Im Süden sagt man, du bist nicht meinesgleichen, aber setze dich ruhig zu mir. Im Norden sagt man, du bist meinesgleichen, aber bleibe mir vom Leibe. Am 9. April 1865, wie Sie sich erinnern werden, endete der Krieg mit der bedingungslosen Kapitulation des Südens. Am 14. April, 5 Tage später, befand sich Lincoln schon in der Stimmung, sich das Lustspiel Our American Cousin im Theater von Washington anzusehen. Warum auch nicht, nicht wahr? Es war übrigens Karfreitag. Seine Loge war mit Fahnen und einem Bild George Washingtons festlich geschmückt. Das Parkett, voll von Würdenträgern und Mengen von überlebenden Generälen, starrte zu Lincoln hinauf wie Kinder zu ihrem Vater. Auf der Bühne war gerade eine Szene zu Ende gegangen, der Vorhang fiel. Sekunden später brach einer der Schauspieler, John Booth, in die Präsidentenloge ein, zog eine Pistole, schrie, dramatisch vorgebildet wie er war, Sic Semper Tyrannis, und jagte Lincoln eine Kugel in den Kopf. Dann sprang er auf die Bühne und verschwand in den Kulissen. Das Ganze hatte 15 Sekunden gedauert. Lincoln war nicht tot. Man trug ihn über die Straße in eine Privatwohnung, um ihn zunächst provisorisch zu betten, und rief Ärzte herbei. Sie konnten nichts tun. Die Kugel saß hinter dem linken Ohr im Kopf. Der sehnige Körper des Sterbenden wehrte sich verzweifelt gegen den Tod. Das Herz arbeitete regelmäßig, als ginge es die mörderische Kugel nichts an. Erst um 7 Uhr morgens war Abraham Lincoln tot. Nach dem Frühstück, schreibt sein Freund und Minister Wallace, ging ich zum Regierungsgebäude und alles schien trübe. Na ja, jeder Mensch muss schließlich mal frühstücken. In einer Fernsehsendung der BBC wurden über Lincoln einmal die Worte ausgesprochen, was Lincolns Nachruhm unauslöschlich gemacht hat für alle Zeit, das ist die Tatsache, dass er ermordet wurde. Alle ermordeten Präsidenten umgibt ein Heiligenschein. Goldene Erkenntnis, mit einem Hauch von Zynismus. Ich erinnere mich, dass 1944, nach dem misslungenen Attentat auf Hitler, auch kluge und überzeugte Nationalsozialisten sagten, schade, dass er nicht tot ist, dann würde die Historie ewig im Zweifel sein, ob er nicht doch noch ein Augustus geworden wäre. Ja, das trifft genau auch auf Lincoln zu. Er hatte Amerika wieder einigen, er hatte den Süden wieder aufbauen wollen, er hatte allen die Hand reichen und die Neger zu Bauern machen wollen. Das alles hätte er mit Leichtigkeit getan, nun aber war er tot und alle Pflichten ledig. Und so kommt es, dass Lincolns Bild heute alle anderen überstrahlt, beinahe sogar das George Washingtons. Das Unglück Amerikas war, dass Lincolns offizieller Stellvertreter jetzt automatisch Präsident wurde. Der Mann hieß Andrew Johnson und war einst von Beruf Dorfschneider gewesen und hatte Lesen und Schreiben erst von seiner Frau Gemahlin, der jetzigen First Lady, gelernt. Ich weiß, dieses Pedigree lässt die Augen jedes braven Sozialisten aufleuchten, und tatsächlich hat ein Präsidentenamt noch ganz andere Leute verkraftet. Aber Johnson war darüber hinaus zu allem Unglück auch noch zum Verzweifeln instinktlos. Mit einem Mut, wie man ihn den Schneidern nachsagt, machte er sich alle zu Feinden. Angefangen von seiner eigenen republikanischen Partei und seinen Ministern bis hinauf zur Hochfinanz. Ein erstaunlicher Mann. Was da nach dem glorreichen Sieg auf ihn zukam, war auch durchaus dazu angetan, Magenkrämpfe zu verursachen. Die Neger, die mit Sack und Pack nach Norden wanderten, waren noch das Wenigste. Ein Teil von ihnen wurde von den Fabriken geschluckt, der andere, größere Teil bildete jetzt Slums. Man hätte sie am liebsten mit der Peitsche wieder fortgejagt. Die Neger, die im Süden geblieben waren, standen ratlos vor ihrem Schicksal. Ihre Herren waren verarmt und sie mit ihnen. Hunger ging um, Epidemien griffen um sich, die Farbigen starben wie die Fliegen. Als Sklaven hatten sie gelebt, als Freie starben sie. Kein großer Trost. Im April 1866 beschloss der Kongress, durch einen Zusatzartikel zur Verfassung den Negern auch das Bürgerrecht zu verleihen. Die weißen Südstaatler verweigerten die verfassungsmäßig notwendige Zustimmung. Ihnen schwante Böses für die Zukunft. Wie ich überall lese, waren es die Generäle, die das Bürgerrecht der Farbigen um jeden Preis durchbringen wollten. Wollten sie die Schwarzen als nunmehr Bürger unter ihren Einziehungsbefehl kriegen? Sie machten mit Hilfe des Kongresses kurzen Prozess. Die Südstaaten wurden aus den Vereinigten Staaten von Amerika ausgestoßen und ihre Regierungen, es gab sowieso nichts zu regieren, abgesetzt. An ihre Stelle traten diktatorische Militärregierungen unter Nordgenerälen. Sie stutzen, ich auch. Aber nicht über Worte wie diktatorisch, abgesetzt und Militärregierungen. Was soll man da groß stutzen? Stutzen muss man über die Tatsache, dass der Norden hier bestätigte, dass die USA ein Staatenbund seien, den man jederzeit verlassen könne. Mit der Ausstoßung, also Entlassung der Südstaaten aus der Union, schuf der Norden haargenau den Status, um den die Konföderierten vor Kriegsausbruch gebeten hatten. Wenn die moralische Situation des Nordens vorher schon miserabel war, so wurde sie nun, 1867, abscheulich. Fast ist das Wort zu schwach für das, was geschah. Die Generäle schlossen zunächst einmal mit einem Federstrich einige hunderttausend Weiße, die belastet waren, na endlich, vom Wahlrecht aus. Die Neger wurden selbstredend alle wahlfähig. Keineswegs waren alle Neger so lieb wie in Onkel Toms Hütte. Wie in jeder Rasse gab es Choleriker, Fanatiker, Gewalttäter und geborene Agitatoren. Und alle, zumindest die meisten, waren Analphabeten, gänzlich unorientiert und ohne jeden Vorausblick. Sie, und zwar die dubiosesten unter ihnen, führten nun das große Wort. Blitzschnell lernten sie, die Struktur der Ordnung, die Pyramide der Gesellschaft auf den Kopf zu stellen. Ein New Yorker, der in South Carolina eine Sitzung des neuen Repräsentantenhauses besuchte, glaubte nicht recht zu sehen. Der Portier war schwarz und frech, der Sekretär war schwarz und frech, der Speaker war schwarz, der Geistliche war schwarz, 101 Abgeordneter waren schwarz und in einer Ecke saßen 23 Weiße. So also sah die Welt jetzt aus. Der Kongress in Washington bewilligte Mittel und schickte Leute, die die sogenannten Freilassungsbüros einrichteten, das Geld verteilten, Boden erwerben und an die Neger vergeben sollten. Die Hilfsgelder flossen in die falschen Taschen. In den Büros, die die Fonds verwalteten, sammelten sich Scharen von Betrügern aus dem Norden, politisch blütenweiß, Gelichter, das sich in den rechtlosen Staaten äußerst wohlfühlte. Carpetbaggers, Taschenfüller, war ein geflügeltes Wort. Wahnwitzige Zustände, die man schweigend duldete. War es der Versuch des Nordens, in einem eroberten Feindesland eine Revolution sich selbst gar kochen zu lassen? Ich glaube nicht, dass man in Washington so gewagte Ideen hatte. Ich glaube auch nicht, was manche Historiker schreiben, dass der Kongress von extremen Republikanern beherrscht, die Neger als Republikaner gewinnen wollte, indem er sie gegen die demokratischen früheren Herren aufstachelte und die Republikanische Partei zur Befreierin stempelte. Wie kompliziert. Die Amerikaner sind nicht kompliziert. Sie vereinfachen gern. Die Besiegten sind böse und alle, die von diesen bösen Besiegten niedergehalten wurden, sind gut. War es nicht auch 1945 überall so, wohin sie kamen? Ihr Bild von der Welt ist schwarz-weiß. Da wird nicht lange gefackelt. Sie lieben es auch zu delegieren. Sie richten gern Stellen ein, Büros, Fonds, Organisationen, die ihnen die Verantwortung abnehmen. Und sie wollen partout nicht glauben, dass es sich wie mit einem schlechten Wechsel verhält. Er läuft zum Aussteller zurück, auch in der Geschichte. Die Nation hatte doch gewiss keine Schuld, dass ihr guter Wille von den Delegierten missbraucht wurde, dass das Geld in den Taschen derer mit der politisch weißen Weste verschwand, dass der Gouverneur von Louisiana von seinem 8.000-Dollar-Gehalt in einem einzigen Jahr 100.000 Dollar sparte, dass sich Negerbanden bildeten, die raubten und mordeten? So sah es aus. Im Staate Mississippi waren für die Weißen die Steuern auf das 14-fache, in Louisiana auf das 10-fache erhöht worden. Es gab ehemalige Großfarmer, die sich in der wartenden Schlange anstellten, um Nahrungsmittel und Unterstützung zu empfangen, wenn sie sie empfingen. In dieser Situation griffen die Weißen zur Selbsthilfe. Sie gründeten einen Geheimbund zum Schutz gegen die schwarzen Banden und gegen die Carpetbaggers, den Ku Klux Klan. Der Name hat in der Welt einen bösen Klang bekommen. Ku Klux Klan, das wurde zum Synonym für Rassenhass, für Lynchjustiz. Auch Karl May, der Kronzeuge für das superdeutsche Herz, hat ihnen in Winnetou II ein Schandmal gesetzt. Johnson hat diese ganze Entwicklung der Dinge nie gewollt. Er fühlte sich als Testamentsvollstrecker Lincolns, nicht Shermans. Er mag beschränkt gewesen sein, aber er war niemals böse. Der Kongress war es, der ihm Schritt für Schritt die Hände band. Er war am Ende nur noch ein mittelmäßiger Verwaltungsbeamter der Republikanischen Bergpartei. 1869 trat er ab, 1875 starb er. Na, war es nun so schön gewesen, Präsident zu sein? Hat es sich gelohnt, lesen und schreiben zu lernen? Machen wir uns eigentlich klar, von welcher Zeit wir sprechen? Haftet nicht vor unserem geistigen Auge allem noch die Eierschale der Pionierzeit an? War es nicht erst gestern, dass Indianer durch die Wälder von Pennsylvania schlichen? Dass die 5 bezopften Waisen in dem verqualmten Zimmer saßen und die Unabhängigkeitserklärung ausbrüteten? Dass Jefferson das Geschäftchen mit Napoleon machte? Rauchen tatsächlich die Schlote und Hochöfen über Pittsburgh? Und rast der Pacific Express quer durch Amerika? Ging Johnson so angezogen wie Bismarck? Ist es wirklich wahr, dass man schon im Schlafwagen reiste und im Speisewagen frühstückte? War es die Zeit, als Remington die ersten Schreibmaschinen baute und in Chicago das erste Fließband lief? Ja, diese Zeit war es. Aber Europa sah das Bild nicht scharf. Es hielt das Fernglas verkehrt herum. Amerika war weit, weit weg, war im Kommen, Komplementärwort für noch zurück. War das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Komplementärwort zu Land ohne Standesordnung und Kultur. war eine Ansichtspostkarte mit bunten Medaillenfotos von Buffalo Bill, den Niagarafällen und dem Kapitol. Wenn man an drüben dachte, so hatte man das Gefühl, Rothschild brauchte nur hinüberzugehen, um ganz Amerika aufkaufen zu können. Moltke, um alle miteinander zu besiegen, und Bismarck, um dort Kaiser zu werden. Ich habe mir eingebildet, von solcher Sicht der Weltgeschichte in weitem Maße frei zu sein. Mein Herz ist doch sonst ein recht guter Theodolit. Aber mir wurde doch ganz anders, als ich auf die Namen stieß, die in jener Epoche die Herren Amerikas zu werden sich anschickten. J.D. Rockefeller gründete gerade sein Ölimperium. Er wurde in den nächsten Jahren der reichste Mann der Welt. Verdi schrieb die AIDA. Andrew Carnegie war hier schon der Beherrscher der Stahlindustrie, vielfacher Milliardär. Wagner komponierte den Tannhäuser. Cornelius Vanderbilt hielt die Schifffahrt in der Faust. Er und E.H. Harriman besaßen die größten Eisenbahnlinien. Manet malte die Olympia. John Pierpont Morgan erbte die Bank seines Vaters und machte sie zur Beherrschenden des ganzen Kontinents und hätte jederzeit einen doppelt so hohen Scheck wie der deutsche Kaiser ausschreiben können. Tolstoi dichtete Krieg und Frieden. Meyer Guggenheim beutete die Erzgruben, Blei und Silber aus und wurde unvorstellbar reich. Menzel malte das Balkonzimmer. Und ein Amour legte den Grundstein zur Methode der Massenabfütterung der Menschheit mit Konservenfleisch. Schopenhauer schrieb die Welt als Wille und Vorstellung. Was für Namen! Jeder von ihnen strahlt heute über den ganzen Erdball. Jeder von ihnen ein Gesslerhut für Milliarden bewundernder Menschen. Wenn ich nicht eine Klage ihrer Nachkommen fürchten müsste, würde ich sagen, dass diese Männer alle, wie sie da stehen, eine Bande von Haifischen war. Also, sie waren alle sehr ehrbar und untadelig. Sie sind lediglich wagemutig in Marktlücken gestoßen. Kennen Sie dieses verfluchte Wort aus der Haifischsprache? Nicht wahr, ich brauche nicht zu wiederholen, dass die Wall Street den Krieg geführt, gesiegt und den Süden zerstört hat. In den Augen New Yorks war Johnson ein bedauerlicher Irrtum gewesen, ein kleines Malöhrchen. Nun war er weg und der Nächste kam. Folgerichtig ein General, Grant. Wie schön, dass er nebenher auch mal Geschäftsmann gewesen war. Der damalige deutsche Gesandte in Washington, Kurt von Schlözer, schrieb über die Regierungsjahre Grants nach Hause: Unter einer Republik dachte ich mir als Schüler, wenn uns die Tugenden des antiken Republikaners vorgetragen wurden, doch etwas anderes als das, was man hier erlebt. Schwindel über Schwindel, in der Regierung Bestechung, Betrügereien, Diebstahl von Seiten der höchsten Beamten. L'Union, c'est la République tempérée par la corruption. Cornelius Vanderbilt, dessen Standbild heute feierlich vor der Central Station steht, verhinderte einmal sogar eine Untersuchung des höchsten Gremiums des Kongresses, indem er alle führenden Männer bestach. Schlözer hat recht. Es war so weit, dass die Regierung des Regierens überhoben war. Die Wall Street hatte ganz offen die USA übernommen. Amerika führte damals der alten Welt eine ganz neue Oligarchie vor, den Kapitalismus. Denn Kapitalismus in des Wortes wahre Bedeutung ist nicht, wie man Schwachköpfen einpaukt, die Ansammlung von Reichtum bei wenigen oder die Ausnutzung der Armen durch die Reichen oder die Trennung von Unternehmen und Arbeit. Es gibt nur eine gültige Definition von Kapitalismus. Kapitalismus ist keine Wirtschafts- oder Gesellschaftsstruktur. Kapitalismus ist die Übernahme der Regierung durch die Hochfinanz. Er ist zugleich immer das Ende der reinen Politik. Reichtum, der in Form von Brillanten im Safe liegt, ist harmlos, wenn auch vielleicht verächtlich. Ist aber der Superreichtum im Sozialprodukt verankert? Das heißt, ist das Volk in die Zwangslage manövriert worden, für den Superreichtum in einem Circulus Viciosus zu arbeiten, so ist das Stadium erreicht, in dem der Superreichtum aus Selbsterhaltungstrieb die Staatssouveränität selbst verkörpern und das Regieren übernehmen muss, um die Politik mit seinen Interessen gleichzuschalten. Dann werden Kabinette zu Schattenkabinetten und die Wirtschaftspolitik zur alleinigen Politik. Es wird Sie nun nicht mehr wundern, dass die beiden amerikanischen Parteien in Wahrheit kein Gesicht und nur Scheinprogramme hatten. Grant blieb wenig Spielraum. Was er Anständiges tat, war die stufenweise Rehabilitierung des Südens, die Wiederaufnahme in die Union und die Abberufung der Besatzungstruppen. Eine Woge von Soldaten traf im Norden ein. Neues Problem. Wohin mit ihnen? Der Kongress wusste es. Sie bekamen den Befehl, das Indianerproblem endlich biologisch zu lösen. Weil man nun auch das letzte Fleckchen Erde brauchte. Theodore Roosevelt hat später einmal das grausame Wort gesprochen, den Indianern ihre Jagdgründe zu lassen, hätte bedeutet, unseren Kontinent zottigen Wilden zur Verfügung zu stellen. Es blieb nur die Alternative, sie auszumerzen. Teddy Roosevelt erhielt 1906 den Friedensnobelpreis. Ach ja, die Indianer sind ja auch noch da, wenn auch nicht mehr sehr zahlreich. Wie geht es ihnen denn? Gut, sie haben bald ausgelitten. Wenn Sie ein Lineal nehmen, es auf der Landkarte senkrecht auf die Atlantikküste Amerikas legen und es dann nach links, nach Westen, bis fast den Rocky Mountain schieben. Noch besser, wenn Sie das Lineal vorher an der Unterseite rot wie Blut eingefärbt haben. Dann wissen Sie, was mit den Indianern seither geschehen war und wo sie jetzt leben. Die Indianer haben schon keine Erinnerung mehr an den Osten, der ihre Heimat gewesen war. Nur in Sagen und Gesängen leben die alten Zeiten noch. Es sind traurige Lieder, die an den Singsang der ersten Sklaven erinnern. Sie erzählen von großen Wäldern, den Quellen und dunklen Flüssen, vom Wild in Überfluss, von den wandernden Büffeln, unter deren Hufen der Boden dröhnte. Als die Wall Street beschlossen hatte, den Kontinent mit Eisenschienen zu erschließen, als sie Zehntausende von Quadratkilometern Land an sich riss, gleichgültig wem es gehört hatte, da war das Todesurteil über die letzten Büffelherden gefällt. Man trieb mit Waffengewalt die Indianer weiter, immer weiter zurück bis in die steinigen, toten Plains. Die Büffel, die ja alles gewesen waren, ihre Nahrung, ihre Kleidung, zogen nicht mit. Sie verbluteten in den Prärien. 3,5 Millionen schossen die Weißen mit ihren Repetiergewehren zusammen. Bald hörte man keinen Laut mehr auf den Prärien außer dem Heulen der fetten Kojoten. Der große Vater in Washington gab den Resten der Rothäute Indianerterritorien. Das war nett von ihm. General Carlton, Chef im Gebiet der Comanchen und Navajos, versicherte dem Präsidenten, das Reservat sei für die Indianer ein Paradies. Die Wahrheit war, dass sie am Verhungern waren und ernährt werden mussten. Die Vertreibung eines ganzen Volkes, schrieb derselbe Carlton, aus dem Land seiner Vorfahren ist nicht nur ein interessantes, sondern auch ein ergreifendes Schauspiel. Viele Jahre haben sie tapfer gegen uns gekämpft, um schließlich doch dem unaufhaltsamen Fortschritt unserer Rasse zu weichen. Wenn man bedenkt, welch herrliches Land voller Weiden und Bodenschätze sie uns überlassen haben, so ist der Umstand, dass wir im Moment für sie sorgen müssen, völlig unbedeutend. Manuelito, der Häuptling der Navajos, flüchtete mit einem Teil seines Stammes aus dem mörderischen Ghetto, in dem sogar das Wasser modrig und nicht zu trinken war. Als ihn das Militär zu hetzen begann, verkroch er sich mit den Seinen im Gebirge. Sie ernährten sich von Wurzeln und Beeren und kapitulierten erst, als durch Hunger und Kälte ihre Schar auf 23 zusammengestorben war. Great Warrior Chief war Sherman. Von ihm, dem Höchstkommandierenden, stammt das Wort: Je mehr ich diese Roten kennenlerne, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, dass sie alle umgebracht werden müssen. Ein Erlass von 1862 gegen die Apachen, die ihr Ghetto verlassen wollten, lautete wörtlich: Alle Krieger der Apachen sind zu töten, wo immer sie angetroffen werden. was um alles in der Welt war, in die Amerikaner gefahren. Am erbittertsten wütete man gegen die Sioux, auch sie am Verhungern. Man trieb sie vor sich her wie jagdbares Wild, gegen alle Vernunft, gegen alle Menschlichkeit und ohne Grund. Man erschoss ihre Frauen und Kinder beim banalsten Anlass. Man hängte die Häuptlinge und stellte die abgeschnittenen Köpfe in den Städten aus. Der Mann, der den Häuptling Little Crow tötete, erhielt eine Geldprämie. Der berühmte Pfadfinder Buffalo Bill zeigte den gefangen gehaltenen großen Sioux-Häuptling Sitting Bull für Geld in einem Zirkus. Was wollten die Weisen? Was war es nur, was sie trieb? Man verfolgte die Sioux bis nach Kanada, überschritt die Grenze, schleppte sie zurück und hängte sie. Man hängte auch aus Versehen. Man hängte auch welche, die Weiße gerettet hatten. In dieser letzten großen Not erstanden den Indianern noch einmal Führer, deren Namen unvergessen sind wie einst Tecumseh. Fast alle starben einen elenden Tod. Sitting Bull, den ein Verräter für einen Judaslohn erschoss. Big Snake, den man bei einer friedlichen Unterhaltung mit Gewehrkolben erschlug. Bigfoot, der bei einem sinnlosen Gemetzel seiner unbewaffneten Krieger Frauen und Kinder verwundet im Schnee liegen gelassen wurde und erfror. Little Wolf, den man in einem Fort gefangen hielt und durch Whisky ruinierte. Chief Joseph, der in einem Konzentrationslager starb. Captain Jack, Häuptling des friedlichsten aller Stämme, den man hängte. In 4 Schlachten erhielten die Indianer den Todesstoß. 1864 wurden die Cheyenne zusammengeschlagen. 1876 überfiel General Custer bei Little Bighorn ein Meeting der Sioux und befreundeter Stämme. Die Schlacht wurde für Amerika ein Volkstrauertag, denn sie ging aus, wie Schlachten für Amerikaner nicht auszugehen haben. Custers Reiterei wurde im Mann-gegen-Mann-Kampf aufgerieben. Custer selbst gab sich, wie man heute weiß, aus Angst selbst den Tod. 1877 wurden die Nez Perce-Indianer, die am Ende nichts mehr besaßen als ein paar Fetzen am Leibe, auf der Flucht nach Kanada vernichtet, und 1890 fand die Schlacht am Wounded Knee statt, die darin bestand, dass die berüchtigten 7. Dragoner das Lager der Miniconyu Sioux überfielen. Die Indianer gaben sich ohne Gegenwehr und ließen sich entwaffnen. Aus einem der berühmten bedauerlichen Missverständnisse mähte man dann mit Gewehren und Kanonen Männer, Frauen und Kinder nieder. Hierbei starb Bigfoot. Dee Brown berichtet, dass man, es war der 4. Weihnachtstag, die schwer verwundeten Überlebenden, 4 Krieger und 47 Frauen und Kinder in einer Kirche auf den Boden bettete. Über den Altar, mit Tannenzweigen geschmückt, war ein Tuch gespannt, auf dem die Worte standen: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Sag mir, singt Marlene Dietrich, die Bewunderin Amerikas, sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Ja, Frau Dietrich, wo? Aber die meinen Sie ja wohl nicht. Wo sind sie geblieben? Es gab Verzweifelte, sie waren Helden und sind daher tot. Es gab Naive, die, historisch, die Lokomotiven mit einem Lasso einfangen wollten. Sie sind auch tot. Und es gab Schlaue. Sie haben überlebt. Auf einer Fotografie aus dem Jahre 1903 kann man den fast 80-jährigen, ehemals gefürchteten Apachenhäuptling Geronimo sehen. Er trägt einen Zylinderhut und sitzt am Steuer eines Autos. Sieht das nicht so aus, als ob die Indianer, wie die Neger, überlebt haben würden, wenn sie gleich die Stiefel der Mächtigen geleckt und bekannt hätten, dass sie Ungeziefer sind? Dürfen wir heute aus dieser Erkenntnis die frohe Hoffnung schöpfen, auch zu überleben? Vor diesem Kapitel hatte ich große Scheu. Ich habe Tage gebraucht, es in Angriff zu nehmen. Ich kann nicht einmal sagen, was mich so lähmte. Ich berichte doch von längst vergangenen Dingen, von Dingen, die sich in der Geschichte der Menschen so viele Male wiederholt haben und immer wiederholen. Vom Sterben, vom Töten, vom Demütigen und Verkommen lassen. Doch es sind, glaube ich, nicht die Leidenden, die diesmal meinem Herzen zusetzen, sondern die Triumphierenden, deren jüngstes Gericht noch aussteht. Ich kann mir zur Not Pizarro oder Cortes erklären, aber nicht jene Menschen, die ohne Grund, ohne Hass, ja nicht einmal mit dem Hauch eines Wahns, ein Volk von der Erde vertilgten. Inkas und Azteken sind überfallen worden wie von einem Vulkanausbruch. Die Indianer aber wurden von Gehirnen ausgelöscht, die schon einer mutierten Menschenrasse angehörten. Ich weiß, was in Hellas an Furchterregendem geschah, in Rom, im Mittelalter, in der Inquisition, in der Französischen Revolution, in den Lagern der Engländer, der Russen, der Deutschen, in China, in Spanien, in Abessinien. Ich weiß, dass die Menschen misslungene Geschöpfe des Universums sind, dass wir erbärmliche Töter und Vernichter sind, schlimmer als ein Raubtier. Aber endgültig unheimlich wird der Mensch erst dann, wenn er die Taten ohne Wahn, ohne Rausch, ohne Fahne, ohne Glauben, sogar ohne Hass begeht. Nicht einmal Hass haben sie gefühlt. Gar nichts. Sie haben mit der stummen Frage Gottes Auge in Auge gelebt, ohne dass ihr Atem auch nur einmal stockte. Walt Whitman, one of the greatest poets of America, jubelte: Unsere Vereinigten Staaten sind wie das vollkommenste Gedicht. Damals erstand den Amerikanern der Philosoph, den sie brauchten. Sie brauchten keinen Aristoteles, keinen Spinoza, keinen Goethe, keinen Hegel, keinen Kant, keinen Schopenhauer, keinen Tocqueville. Sie brauchten einen Philosophen, der ihnen bestätigte, dass der neue Mensch, und die Amerikaner merkten bei Betrachtung der übrigen Welt, dass sie wirklich eine neue Art im Sinne der Darwinschen und Haeckelschen Deszendenztheorie waren, ich sagte, der ihnen bestätigte, dass der neue Mensch eine von Gott und Calvin verbesserte Konstruktion war, der sich keine Gedanken zu machen brauchte. Der Philosoph hieß William James. Er begründete den sogenannten Pragmatismus in der Lebensphilosophie. Der Pragmatismus von James lehrt, dass nicht das Denken oder die Ethik für die Frage nach der Wahrheit oder dem Wahrheitswert entscheidend sind, sondern allein die Tat, die Handlung, Pragma und ihr Erfolg. Nun hatten sie es also von einem gelernten Professor schwarz auf weiß, und es gab auch den gebildeten Kreisen das unbegrenzte Selbstvertrauen, das der Mann auf der Straße schon lange hatte. Sie konnten nun alle guten Mutes loslegen mit der amerikanischen Tüchtigkeit und abends, nach kurzem Dankgebet oder auch ohne, sich die Bettdecke ans Kinn ziehen und pennen. Seitdem ist Erfolg für sie gleich Glück. Erfolg ersetzt ihnen alles. Das Glücksgefühl des Abendlandes ist ihnen nicht mehr verständlich. Wie Sie bemerkt haben werden, ist die schillerndste Blüte an dem James'schen Pragmatismus die Freiheit. Denn die Lossage von der alten Ethik, die Lossage von der idealistischen Gesellschaftsverpflichtung, die Lossage vom seelischen Bereich, das alles ist ja nur die bunte Verpackung für das Wort frei. Los besagt ja nichts Geringeres als frei werden. James war es, der leugnete, dass Los auch Verlust bedeuten kann. Für ihn nie. Und das ist ein krankhafter Zug. Die Benutzung des Wortes Freiheit geschieht fast immer in Form einer Parole, einer Fanfare. Sie hat eine gefährliche Faszination. Es sind meistens Verführer, die sie benutzen, und Dummköpfe, die sie inhalieren. William James war natürlich kein Dummkopf. Er schluckte die Pille ja auch nicht, sondern er drehte sie. Für den neuen Menschentyp, den Amerika repräsentierte, war das Wort Freiheit Opium. Natürlich, der Amerikaner hätte durchaus sagen können, worin er zum Beispiel freier war als der Preuße. Aber dies oder ähnliches war es nicht, womit er den Begriff Freiheit füllte. Nein. Freiheit wurde für den Amerikaner die Geliebte, auch wenn sie ihn fortgesetzt betrog und zum lächerlichen Professor Unrat machte. 1886 stellten die Amerikaner dieser Hure zu Ehren vor der Hafeneinfahrt von New York eine Riesenstatue auf, die ihnen Frankreich geschenkt hatte und die, da die Franzosen Scherzbolde sind, innen hohl ist. So ausgerüstet, spuckte Amerika in die Hände und sagte, jetzt wollen wir mal zeigen, was eine Harke ist. Damals entstand der Mythos von dem armen Jungen vom Lande, der in die große fremde Stadt kam, als Tellerwäscher und Schuhputzer begann und als Millionär endete. Dann holte er sein altes Mütterchen im Cadillac zu sich und zeigte ihm den Rinnstein, worin er die erste kalte Nacht verbracht hatte. Der Mythos wurde von der einen Seite eifrig gepflegt und von der anderen Seite eifrig geglaubt. Er verkörperte sozusagen, und das war das einmalig Schöne, Amerikanische, die Gleichheit der Chancen. Er war eigentlich direkt religiös. Europa hatte die Märchen von Dornröschen und Hans im Glück. Amerika hatte das Märchen vom Tellerwäscher. Wenn die Herzen vertrocknen, wenn die Seele nicht mehr in ein Märchenland fliegen will, dann sind die Rosen, die Burg, der tausendjährige Schlaf und der Prinz machtlos geworden. Die vom amerikanischen Pragmatismus ganz besetzten Herzen mögen die Worte noch wahrnehmen, aber Dornröschen und Hans im Glück sind unwirklich und damit unbrauchbar für das Leben. Wie sagen wir heute? Sie lehren nichts, da nicht gesellschaftsbezogen. Der Tellerwäscher ist das Märchen, das verheißt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Mütter in den Slums ihre kleinen Kinder mit diesem Märchen in den Schlaf gesungen haben. Ich sage das ohne Ironie. Für viele, für Millionen wurde das Märchen schon fast Wirklichkeit, wenn sie sich $1,000 erspart hatten. $1,000. Sie lebten weiter im Hinterhof und schufteten. Das Geld musste, wie Rockefeller und Vanderbilt es mit den ersten Tausendern getan hatten, angelegt werden. Scheinchen auf Scheinchen wurde auf die Bank getragen. Bald war es soweit einzusteigen, herrlich, wie alles blühte und gedieh. Eines Tages, am 20. September 1873, war der Traum ausgeträumt. Ein Börsenkrach hatte sich die Freiheit genommen, alles zu verschlingen. Am 17. September krachte aus heiterem Himmel eine der angesehensten Banken Philadelphias, Cook & Co. 3 Tage später schloss die New Yorker Börse die Tore. Es bedeutete für alle Geldinstitute nichts Geringeres, als Farbe zu bekennen. 6.000 bekannten, dass sie bankrott waren. Die gesamte Wirtschaft schien zusammenzukrachen. Die Industrie stoppte alle Aufträge und nahm keine Schuldabtragungen mehr an. Die kleinen Unternehmen zogen die Gitter herunter. Arbeit und Angestellte wurden in Massen arbeitslos und fluteten ratlos und verängstigt die Straßen auf und ab, auf Nachrichten wartend. Ich will Ihnen von den Hintergründen berichten, soweit sie zu rekonstruieren sind. Der Sezessionskrieg hatte viel Geld gekostet. Der Staat war seinen Zahlungsverpflichtungen an die Lieferanten des Kriegsmaterials, an die Industrie, an die Verpflegungswirtschaft und an die Soldaten mit Papiergeld nachgekommen, das natürlich nicht gedeckt war. Bei Kriegsende 1865 waren 400 Millionen davon im Umlauf. Lange konnte die Lage nicht mehr verborgen bleiben, als die Banken, die Greenbacks, schließlich nur noch zum halben Nennwert notierten. 1871, also 2 Jahre vor dem Zusammenbruch, hatte das oberste Bundesgericht eine Entscheidung gefällt, die wenigstens einen Teil des Problems lösen sollte. Es verfügte, dass alte, noch auf Goldrechnung basierende Schulden nicht mit Papiergeld bezahlt werden dürften. Aber jetzt kommt etwas Unheimliches. Präsident Grant lancierte bei der Neubesetzung von 2 Bundesrichterstellen Männer, die ihm willfährig waren und den Spruch wieder umstießen. Der Bund erhielt nun die Ermächtigung, weiter Papiergeld zu drucken und als vollwertiges Zahlungsmittel auszugeben. Welcher Hai hatte Grant an der Leine? Lassen wir diese Frage zunächst beiseite. Anfang 1873 beschloss der Kongress, eine Staatsanleihe von $300 Millionen auszugeben. Cook bemühte sich darum, die Zuteilung zu bekommen. John Pierpont Morgan sorgte dafür, dass das Bankhaus in Philadelphia nur die Hälfte erhielt, Morgan die andere. Morgan hasste Cook. Er jagte ihm also verständlicherweise die Hälfte der Obligationen ab, verständlicherweise nur, falls die Übernahme ein Geschäft war. War sie es? Ja, wenn der Absatz klappte. Cook warb, um an die kleinen Zeichen heranzukommen, mehrere tausend Vertreter an und steckte viel Geld in die Werbung. Jay Cook wuchsen die Kosten über den Kopf, er konnte nicht, wie Morgan, durchhalten, er machte Bankrott. Aus diesem Zusammenbruch, der sogar den Rockefellers, Vanderbilts und Carnegies einen Moment lang den Atem nahm, ging John Pierpont Morgan doppelt so stark und doppelt so reich hervor. Der lange Atem hatte gesiegt. In schöner Chancengleichheit, allerdings wie die Halme einer frisch gemähten Wiese, konnten nun die Hinterbliebenen alle wieder von vorn anfangen und abends das Märchen vom Tellerwäscher träumen. Die Amtszeit Grants ging zu Ende. Er, der als Beauftragter des Volkes begonnen und als Beauftragter der Hochfinanz seine Laufbahn schloss, ließ sich im Alter noch in Geschäfte ein und endete mit 15 Millionen Dollar Schulden. Ein trauriges Ende. Erfolglos sein bedeutet nach dem amerikanischen Katechismus wertlos sein. Neuer Präsident der Vereinigten Staaten wurde 1877 der 55-jährige Ex-Gouverneur von Ohio, Rutherford Hayes. Zwei Eigenschaften hielten sich bei ihm die Waage: Anständigkeit und Belanglosigkeit. Natürlich war auch Mr. Hayes mal General gewesen. Es muss ungeheure Mengen von Feldherren gegeben haben. Das erklärt vielleicht, warum seit jener Zeit ein General in Amerika weit unter dem Einkäufer von Woolworths oder Revlon steht. Der Republikaner Hayes wurde nicht eigentlich gewählt. Er wurde auf den Präsidentenstuhl gehoben. Die Hochfinanz wünschte eine Marionette und erreichte, als sein demokratischer Gegner gesiegt hatte, die Annullierung von Tausenden von demokratischen Stimmen. Die skandalöse Manipulation kam vor den Kongress, der legte den Finger an die Nase und das Ohr an den Telegraphen und erklärte Hayes zum Präsidenten. Guten Glaubens gewählt zu sein, zog Hayes ins Weiße Haus ein. Er hatte offenbar keine Ahnung, wozu er benutzt werden sollte, sonst hätte er nicht sofort etwas getan, was der Hochfinanz ganz und gar nicht gefiel und Hayes bedeutendste Tat bleiben sollte. Er berief Karl Schurz zum Innenminister. Karl Schurz war ein Deutscher. Das ist nicht gerade eine Empfehlung, doch man kann es hingehen lassen. Stäuben war ja auch einer gewesen. Während Stäuben immer so aussah, als würde er gleich das Jagdhorn vom Gürtel haken und zum Frühstück blasen, erweckte Karl Schurz mit dem dunklen Vollbart und dem Kneifer auf der Nase die Vorstellung eines Mathematiklehrers, Realschule Oberstufe. Wir wissen, dass der leichtfertige Anschein bei Stäuben täuschte und ebenso täuschte auch der äußere Eindruck von Schurz. Er stammte aus Lieblar bei Köln, studierte in Bonn, schloss sich 1848 als 19-Jähriger der Demokratischen Bewegung an, beteiligte sich mit seinem Freund Kinkel am Badischen Aufstand 1849, floh in die Schweiz, kehrte im nächsten Jahr heimlich nach Deutschland zurück und, als er hörte, dass Kinkel in der Spandauer Festung saß, schlich er sich nach Berlin, erkundete beharrlich die Möglichkeiten, in das Gefängnis zu gelangen, befreite tatsächlich den Freund und ging mit ihm, ohne dass man ihn erwischte, nach Amerika. Er fing als kleiner Farmer an, sattelte dann zum Advokaten um, stieß als Gegner der Sklaverei zur Republikanischen Partei und machte rasch Karriere. Im Sezessionskrieg befehligte er eine Milizdivision. Schon wieder ein General. Kehrte nach Kriegsende ins Privatleben zurück und wurde als hervorragender Redner in politischen Kreisen sehr populär. Als Innenminister trat er für die Versöhnung mit dem Süden ein, bekämpfte die Ämterkorruption und geißelte die kriminelle Indianerpolitik. Als er mit Ablauf der Amtszeit Hayes flog, führte er seinen Kampf für Demokratie und Sauberkeit als Journalist weiter, bis er sich 1906 von dieser Erde verabschiedete. Die Amerikaner nannten einen Ort nach ihm, Schurz. falls Sie auch zufällig General sind und eine Generalstabskarte von Amerika besitzen, können Sie mit dem Vergrößerungsglas diesen Flecken am Walker River in Nevada entdecken. Nach all dem kann man sich vorstellen, wie unbeliebt sich Schurz sehr schnell machte. Seine Säuberungen in den hohen Ämtern wurden als äußerst unverschämt empfunden. Schurz brachte jede Verfehlung unnachgiebig vor den Richter. Als besonders stinkendes Nest erwies sich die New Yorker Zollbehörde. Als er da hineinstach, fiel die ganze republikanische Partei von ihm ab. Und Hayes musste im letzten Amtsjahr praktisch gegen den gesamten Kongress regieren. Als die Neuwahl näher rückte, entblödete sich die Hochfinanz nicht, lieber den alten Grant, der damals noch nicht bankrott war, noch einmal aufzustellen. Was waren das für herrliche Zeiten unter Grant gewesen? Als Vanderbilt für jeden Kilometer Schienenstrang rechts und links 10 Meilen Land geschenkt bekam. Als Philip Armour bei seinen Fleischlieferungen an die Armee in 3 Monaten 1 Million Dollar verdiente, wobei aus den Tonnen schon die Maden krochen. Herrliche Erinnerungen. Aber leider nur Erinnerungen, denn Grant fiel schon bei der Vorwahl durch. Die Hochfinanz einigte sich daraufhin auf einen Mann, von dem man annehmen konnte, dass er Befehle entgegenzunehmen gewohnt war, auf James Garfield. Er war, entschuldigen Sie, ich kann's nicht ändern, General gewesen. Er war aber nicht nur General gewesen, sondern auch Tagelöhner, Kutscher und Lehrer. In diesem Sinne ein volkstümlicher Mann. James Abraham Garfield wurde 1881 der Jubiläumspräsident, der 20. Präsident der USA. Er war gering dotiert, aber brav. Abermals hatte sich die Hochfinanz verspekuliert. Garfield war entschlossen, den ihm von Hayes und Schurz hinterlassenen Besen zu ergreifen und ebenfalls zu fegen. Er fegte 4 Monate lang. Am 2. Juli kam ein Mann namens Guiteau und schoss ihn tot. Ein trauriger Tod. Ihm haftet so gar nichts von geschichtlicher Tragik an wie bei Lincoln. Es ging nicht um Vaterland, nicht um Krieg und Frieden, nicht um eine Idee, nicht einmal um eine Fixe. Das war schon ein übler Streich vom Schicksal. Ehe Garfield starb, er war wie Lincoln nicht gleich tot, die Kerle schossen auch noch schlecht, sprach er noch ein paar Worte. Sie werden sie nie erraten. Er fragte: Werde ich einen Platz in der Geschichte einnehmen? Was für Geschöpfe sind doch die Menschen. In der 20-bändigen neuen Enzyklopädie von Brockhaus, in der sogar ich mit 7 prallen Zeilen stehe, ist er überhaupt nicht erwähnt. Garfield war tot, eine Wahl war nicht nötig. Den Vizepräsidenten, der jetzt aufrückte, empfand die Hochfinanz als sehr genehm. Chester Arthur. 1878 hatte Hayes ihn wegen Amtsmissbrauchs aus seiner hohen Stellung im Zollwesen hinausgeworfen. Als Verfolgter der Säuberungen genoss er das volle Vertrauen der Hochfinanz. Auch er enttäuschte es bitter. Weiß der Teufel, was in diese Würstchen von Präsidenten fuhr. Er drückte mit List und Tücke ein Gesetz durch, das, soll ich immer was sagen, hier ödet mich die amerikanische Geschichte. Diese Präsidenten machen mich gähnen, und ihre Gesetze kommen mir vor wie Bekanntmachungen vom Hausverwalter betreffend das Teppichklopfen in der Schweiz. Wo ist der große politische Zug? Wo ist das Tempo? Wo ist der Wind geblieben, der dem Europäer den Hut vom Kopf riss, wenn er in New York landete? Er drückte ein Gesetz durch: Herr Arthur, Sie öden mich. Es sind die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. So nahe schon unserem Leben? Damit Sie erschrecken, wie nahe. Churchill, Roosevelt, Hitler und Stalin sind schon geboren. Das alte Europa leuchtet. Die Champs-Élysées sehen aus wie heute. Das Foyer der großen Oper erstrahlt abends in elektrischem Licht. Bei Durand-Ruel drängen sich die Pariser, um die Bilder von Degas, Sisley und Turner zu sehen. Auf den Boulevards wogt es auf und ab. Man spricht über Solas Germinal und Maupassants Bel Ami. Unter den Linden in Berlin zieht die Wache auf. Der greise deutsche Kaiser blickt aus dem Fenster des Palais und grüßt mit der Hand. Schusterjungen laufen neben der Musik her. Auf dem Balkon des Cafés Kranzler erheben sich engtaillierte Leutnants, um zuzuschauen. Gleich um die Ecke in den Museen am grünen Lustgarten ziehen Gruppen heilig gestimmt und klopfenden Herzens durch die Säle und betrachten die Werke Griechenlands, Roms, Ägyptens, die man entdeckt und ausgegraben hat. Aus der Oper hört man Bruchstücke von Musik, man probt Wagners letzte Schöpfung, den Parsifal. Schöne Jahre. Man kann sie so leicht vor sich sehen. Es sind Jahre ganz voll gehorsamer Andacht und kindlichem Augenaufschlag, voll Genie und zugleich Albernheit, voll Missa Solemnis und Pulswärme. Die Luft voll Kunst und voll von dem schönen Hang zum Höheren. Ist das Leuchten? Jawohl, denn es ist noch die Zeit, wo der Mensch den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinausschießt und die Sehne seines Bogens noch nicht verlernt hat, zu schwirren. Nietzsche. Man sieht Europa ganz deutlich vor sich, mit der Nelke im Knopfloch, mit dem Itenzylinder, mit dem Monokel, mit dem Diplom für treue Dienste. Ich kann auch Amerika sehen. Ich sehe die großen Wälder mit den Baumriesen, die endlosen Prärien, die wogenden Baumwollplantagen und Kornfelder so groß wie ganz Preußen. Die gigantischen Canyons, die rotglühenden Berge, den majestätischen Mississippi und die reißenden Wasserfälle des Niagara, die grünen Eilande von New England. Ein Wunderland. Ich sehe die stampfenden Maschinen, die qualmenden Schornsteine, die Städte konstruiert und in Windeseile gewachsen, in denen es von Menschen wimmelt. Aber so sehr ich auch meine Augen anstrenge, ich sehe keinen Einzelnen. Ich sehe nur Masse. Sie rennen nicht mehr nach Westen, sie rennen nur noch im Kreise. Sie haben es geschafft, sie sind überall. Sie sausen im Pullmanwagen von einem Ozean zum anderen, um zu kaufen und zu verkaufen. Sie strömen in Massen in die Fabriken der Städte, sitzen in Reihen zu Hunderten, wie einst die Sklaven, an Nähmaschinen und an Trampeln. Die ersten Wolkenkratzer steigen in den diesigen Himmel. In den Waben nisten Büros, Kontore, Büros, Kontore, Büros. Gegen Abend entlässt die Arbeit ihre Menschen. Sie kehren in ihre Unterkünfte zurück. Auf Bildern sieht man schon die traurigen Canyons der Millionen Neger und des ersten Bodensatzes von 10 Millionen heimatloser Einwanderer. Sie haben die Vergangenheit eingetauscht gegen irgendeine Zukunft. Sie klammern sich an das Neue. Dies hier ist das Neue. Der Hinterhof, die Feuerleitern, die Riesenstädte, die Masse Mensch. Tocqueville ist durch diese amerikanischen Großstädte gewandert. Ich lasse meinen Blick über diese unzählige Menge aus gleichen Einzelnen schweifen. Diese Leute mögen physisch frei sein, psychisch sind sie versklavt. Das Schauspiel dieser Verwandlung zur Gleichheit macht mich traurig und zu Eis. Auch die Mächtigen, die immer unsichtbarer gewordenen Mächtigen, sind von der Arbeit heimgekehrt in ihre Landhäuser. Sie machen sich fertig für die Metropolitan. Die neue Oper, die sie sich als Visitenkarte geleistet haben. Oder sie sind zu Hause unter sich. Sie sprechen von morgen und übermorgen. Nach dem Dinner trägt der schwarze Diener frei eine Silberschüssel voll Erbsen auf, aus der die Damen mit kleinen Löffelchen die Rubine und Smaragde herauszufischen versuchen, die der Herr des Hauses ihnen als gute Nachtgruß zugedacht hat. War's so? Ich lese es. Ich lese auch, dass es in New York schon 4000 registrierte Verbrecher und jeden Tag 3 Morde gab. Ich lese auch Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Da leben sie in kleinen Städtchen beinahe wie in Stade und Göttingen. Die Kinder spielen in der Stube mit Zinnsoldaten oder schießen am Fluss die wilden Kaninchen. In den Küchen wird gekocht und in den Schlafzimmern wird geliebt. Am Old Man River am Mississippi ziehen die Neger nach des Tages Last in ihre Quartiere und machen sie für ein paar Stunden wieder zum Kral. Sie tanzen zuckend, singen, trommeln und trompeten. Die Zeitungen nennen es zum ersten Mal Jazz. Verlassenheit. Einsamkeit. 2000 Kilometer höher im Norden, Auf einem geliehenen Fleck Erde in den Rocky Mountains hocken die elenden Gestalten der letzten Indianer um ein Feuer und erheben ihren Nachtgesang. Die Erinnerung an Wovoka, den roten Messias und den Geistertanz. Im Saloon der nahen Westernstadt singen die Jungen den Yankee Doodle, a Yankee Boy's Trim and Troll, und pfeifen auf Chester Arthur oder wie immer der Mann heißen mag. 1885 stellen zum ersten Mal seit dem Bürgerkrieg überraschend wieder die Demokraten den Präsidenten, Grover Cleveland. Cleveland hatte es nie zum General gebracht. Aber er erfüllte wenigstens die Ersatzbedingung. Er war Rechtsanwalt gewesen, ehe er in die Politik ging. Warum ging er überhaupt in die Politik? Ich vermute, dass er kein Perry Mason und sein Wartezimmer nie überfüllt war. Er wurde Sheriff, dann ein vernünftiger Bürgermeister in Buffalo und ein fleißiger, unnachgiebiger Gouverneur von New York. Falls ihm einstmals als Sheriff oder Bürgermeister das Machtgefüge der Hochfinanz noch als Buch mit 7 Siegeln erschienen war, als Gouverneur bestimmt nicht mehr. In New York hat er den Diktatoren schon Auge in Auge gegenübergesessen. Sie hassten ihn nicht und sie fürchteten ihn nicht. Sie fürchteten überhaupt niemanden mehr. Er war ihnen nur lästig. Cleveland stand mit seinen 48 Jahren in der Fülle des Lebens, auch nach Kilogramm gemessen. Er war ein sogenannter stattlicher Herr. Vorbei die Ära der rauen Typen. Die Ikonografie wurde von dem soliden, vertrauenerweckenden Aussehen John Pierpont Morgans bestimmt. Cleveland riss als Präsident nicht gerade Bäume aus, erreichte jedoch sehr Beachtliches. Er wünschte eine Senkung der Zölle, um die Wirtschaft, dieses Schoßkind, zu zwingen, sich selbst international auszubalancieren. Das war schon etwas, was der Schwerindustrie übel roch. Als Cleveland furchtlos nun auch noch den ganzen stinkenden Komplex der Gaunereien mit dem Staatsland aufrollte und von den Eisenbahngesellschaften die Rückgabe von Millionen Acres geschenkten Landes durchsetzte, wurde es bitter ernst. Wer hätte das von diesem jovialen Mann vermutet? Und wie konnte man ahnen, dass alle Bestechungsversuche im Kongress zu spät kamen? Millionen von Acres. Das ging den Vanderbilt, Gold und Harriman an den Nerv. Das Volk wusste überhaupt schon viel zu viel von diesen Dingen. J.P. Morgan, Öffentlichkeit? Ich schulde der Öffentlichkeit überhaupt nichts. Cleveland musste verschwinden. Die Neuwahlen standen vor der Tür. Was tat das dankbare Volk 1888? Fragen Sie im Ernst? Der neue Präsident Benjamin Harrison war wieder Republikaner. Mit erstklassigem Fragebogen, Virginia-Familie, Rechtsanwalt, General. Diesmal hatten sich die Morgans und Vanderbilts vorgesehen. Er war wirklich unbedeutend, also kein Reinfall. Harrisons Taten sind folgende: Erhöhung der Zölle zugunsten der Industrie, Vergabe von öffentlichen Arbeiten an die Industrie, Umbesetzung der Beamtenposten nach Parteigesichtspunkten, Neuvergebung von 30.000 Postmeisterstellen an Republikaner, Unterstützung der Industrie bei Ausweitung und Neugründung, Budget für 1890 $1 Milliarde. Dazu kam noch etwas ganz Wunderbares. Wunderbar, weil es auf lange Sicht die Dividenden steigen ließ. Schon vor Jahren hatte die Öffentlichkeit entdeckt, dass Amerika seit Gedenken keine Flotte besaß. Hier bot sich also für die Industrie ein weites Feld. Ein Feld, das sie unter Harrison bestens beackern ließ. Man ackerte fleißig. Und eine prächtige Flottenparade zeigte alsbald dem Volk, wo die öffentlichen Gelder geblieben waren. Sie schwammen dahin. Und dann geschah es. Die Kredite waren erschöpft. Die Wirtschaft blieb mit einem Ruck mitten in der Spekulation stecken. Himmel, es wird doch nicht schon wieder eine Wirtschaftskrise kommen. Ja, es ist erstaunlich, wie oft ein so mächtiger Staat, eine so reiche Nation von Krisen geschüttelt wurde. Es gibt, wenn ich mich nicht irre, ein Märchen von einem Baum, der geschüttelt wird und goldene Äpfel abwirft. Jedenfalls so müssen Sie sich die Krise, von der der Mammutbaum Amerika geschüttelt wurde, vorstellen. Unter dem Baum stand ein kleines Grüppchen von Männern und hielt die Schürzen auf. Der Anfang war ganz verständlich. Zwei vorausgegangene Jahre waren für die Landwirtschaft verhängnisvoll gewesen. Die Farmer brachten die fälligen Abtragungen oder Kreditzinsen nicht mehr auf. Die ländlichen Banken brauchten das Geld aber dringend, um ihren eigenen Verpflichtungen gegenüber den Großbanken nachzukommen. Sie gerieten in Schwierigkeiten. Sobald das durchsickerte, stürmten die Einleger die Kassen, der Bankrott war da. 158 Banken krachten und rissen 15.000 Kleinbetriebe mit. Bisher ist alles klar. Es geht mit rechten Dingen zu, wenn es auch bodenlos ist, dass die Großbanken keinen Finger rührten. Nun schob sich die Misere wie ein Gletscher ostwärts und erreichte die Wirtschaft an der Atlantikküste. Die Eisenbahngesellschaften schränkten den Verkehr drastisch ein, die ersten Arbeiter und Angestellten flogen auf die Straße. Auch alle Unternehmer, die in der Spekulation steckten, entließen oder machten zu. Die Sparer hoben aus Angst ihr Geld ab. Größere Banken begannen zu wackeln. Wie gelähmt sah Präsident Harrison der sausenden Talfahrt zu. Er ersehnte das Ende seiner Amtszeit. Sie war 1893 da, als die Zahl der Arbeitslosen gerade die 4 Millionen überschritt. Das verängstigte Volk rief nach Cleveland und wählte ihn zum zweiten Mal zum Präsidenten. Der Hochfinanz war es egal, denn der große Coup war nicht mehr zu bremsen. Das Feld, auf dem er gelandet werden sollte, waren die Eisenbahnen. Sie waren schon seit ihrem Entstehen ein ganz finsteres Kapitel. Der Bau war ein Staatsprojekt gewesen. Aber die Regierung wollte nicht selbst Bauherr sein, sondern stellte Kredite und Land zur Verfügung. Wie die Hyänen stürzten sich die Unternehmer auf dieses herrliche Projekt. Man gründete zwei Gesellschaften. Die Central Pacific sollte den Bau von Kalifornien aus nach Osten treiben, die Union Pacific sollte vom Atlantik nach Westen vorstoßen. Die Regierung gab 20 Millionen Acres Land und eine Garantie von 15.000 bis 50.000 Dollar für jede fertiggestellte Bahnmeile. An eigenem Kapital sollte die Central 10 Millionen, die Union 100 Millionen Dollar besitzen. Sie besaßen es nicht. Schwindelfrei, wie sie waren, gaben sie ihrerseits Aktien und Schuldverschreibungen aus. Ferner verschafften sich die Gesellschaften Geld für den Beginn der Arbeiten, indem sie die Städte, die auf eine Berührung mit der Bahnlinie hofften, regelrecht zu Abgaben erpressten. Sie gründeten auch Baufirmen, die ihnen zur Vorlage in Washington doppelt hohe Rechnungen stellten. Es lief alles bestens. Plötzlich tauchte ein ganz großer Hai auf, der aus anderem Gewässer kam. Wörtlich, er kam aus der Schifffahrt, Vanderbilt. Er tauchte genau in dem Augenblick auf, als 4 Eisenbahngesellschaften bankrott machten. Und damit sind wir also wieder zur gegenwärtigen Krise zurückgekehrt. Dass die große Union in den Strudel hineingezogen wurde, lag natürlich nicht daran, dass die Waggons leer fuhren. Sie war mutwillig ruiniert worden. Der Hauptaktionär Jay Gould hatte sie ausgeplündert. Er hatte sich 38% Dividende gezahlt und die Bilanzen frisiert. Ja, und nun kam Vanderbilt, der viel stärkere Hai. Ehe der Kampf entschieden war, starb Gould und vermehrte mit seinen Hunderten von verworrenen Geschäften, Konten, verwässerten Aktien und faulen Obligationen das Tohuwabohu vollends. Die Aktien stürzten ins Bodenlose, die Schuldverschreibungen waren ein Fetzen Papier, mit dem man sich die Zigarette anzünden konnte. Und wann kamen die Retter? Es war ja substanziell gar nichts passiert, die Züge fuhren immer noch, die Schienen lagen. Die Millionen Morgen Land waren ja nicht verschwunden. Die Retter kamen, als keine Gefahr mehr bestand, für die Verpflichtungen der bankrotten Gesellschaft gerade stehen zu müssen. Erst als der kleine Mann alles verloren und keinen Anspruch mehr hatte. Jetzt war es soweit. J.P. Morgan reorganisierte die Erie und einige andere Bahnen. Harriman mit den ganz großen Banken an der Schulter opferte sich für den größten Fisch, die Union Pacific. Vanderbilt sanierte die Bahnen im Osten. Auch Rockefeller war mit von der Partie. So eine Wirtschaftskrise ist die reinste Katharsis für die Hochfinanz. Wo, schrien die Bürger, sind unsere Millionen geblieben? In den traurigen Bankrotten, liebe Leute. Sie haben niemanden verschont. So ist das Leben. Bitte legen Sie nun die fünfte CD ein. CD Nummer 5. War Amerika immer noch das Reiche, das Schöne, das freie Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Aber ja, es war nur kurz erschrocken gewesen. Auf diesem Schreck, so fanden die Mächtigen der USA, sollte sich das Volk nun mal einen genehmigen. In Chicago inszenierte die Industrie eine pompöse Weltausstellung in Form eines riesigen Volksspektakels. Merkwürdig. Auch die erste Messe auf amerikanischem Boden, die 1876 in Philadelphia stattgefunden hatte, lag kurz nach einer schweren Wirtschaftskrise. Chicago wollte den Amerikanern, vor allem aber der alten Tante Europa, zeigen, wie herrlich weit es die neue Welt gebracht hatte, auch ohne 1000 Jahre auf dem Buckel zu haben. Jung und alt machte sich auf die Socken, kam, sah und war überwältigt. Diese Fülle von Erfindungen und Errungenschaften. Man staunte vor den 10 Meter hohen Dampfmaschinen. Man stand vor den Turbinen. Man ließ den Telegraphen spielen. Man durfte telefonieren. Man hörte Edisons Trichtergrammophon krächzen. Man trat zur Mergenthaler Setzmaschine und sah zu, wie eine Buchseite entstand. Vor aller Augen arbeitete Hermann Hollerits Lochkartenapparat, mit dem die USA erst kürzlich eine Volkszählung durchgeführt hatten. Es ratterten Maschinen, auf denen man, wie gedruckt, schreiben konnte. Man erlebte zum ersten Mal elektrische Schweißung und Sandstrahlgebläse. Man bekam eine Bremse vorgeführt, die durch Luftdruck funktionierte. Man sah den ersten gerollten Film von einem gewissen George Eastman, der noch als schüchterner Mann daneben stand, aber der Begründer eines der größten Trusts der Welt werden sollte. Es war, um den Hut in die Luft zu werfen vor Vergnügen und Stolz. Ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen die Europäer nach Hause fuhren. Hatten sie Minderwertigkeitsgefühle? Es gab in Wahrheit keinen Grund. Die Wiege der großen geistigen Schöpfungen lag im alten Kulturland Europa. Europa gebar die Gedanken, legte das faustisch Geschaffene achtlos beiseite und wandte sich neuen Gedanken zu. Das war stets der Augenblick, in dem Amerika kam, es an sich nahm, es sich holte, es kaufte oder lieh oder raubte. Mit dem ganzen Instinkt eines Verbrauchers begann es, sein Talent und seine unerschöpflichen Mittel zur Auswertung einzusetzen. Im Sinne Amerikas bekam die geistige Schöpfung erst jetzt Leben. Was Europa damals in Chicago erschrecken musste, war Amerikas beängstigende Fähigkeit, eine blasse Idee zum Lebensmittel zu machen. Die Fähigkeit, etwas in gigantischem Maße auszunutzen. Daguerre, Diesel, Röntgen, Curie, Planck, Hahn – sie alle sollten einmal nur noch die tollpatschigen Zubringer für das clevere Amerika werden. Im Chicago 1893 war es zum ersten Mal deutlich zu erkennen. »Ihr seid mir doch nicht mehr böse«, fragte John Pierpont Morgan die Amerikaner und bewies gleich, wie nett er war, indem er dem Staat unter die Arme griff und, ohne lange hinzuschauen, Anleihen in Bausch und Bogen übernahm. Er hatte nur eine winzige Bedingung daran geknüpft, auf das Gold des Schatzamtes seine Hand legen zu können. Er war zu diesem Zeitpunkt praktisch die Staatsbank. Nicht nur ihr Gouverneur, sondern ihr persönlicher Eigentümer. Dem Volk war es egal, denn es wusste nicht, was Meyer Armsche Rothschild wusste und einmal ausgesprochen hat. Wenn wir die Währung eines Volkes herausgeben und kontrollieren können, kümmert es uns nicht, wer dessen Gesetze macht. Es ging den einfachen Mann ja auch wirklich nichts an. Das Geld rollte wieder, die Arbeit lief wieder, die Straßenbahn fuhr, die Milch stand morgens vor der Tür und das Jahr 96 brachte eine Rekordernte, an der alle schön profitierten. Man war gesund, es herrschte Friede, man konnte neue Pläne machen. Das war die Wirklichkeit, das zählte vorwärts. 1897 zog als neuer Präsident der Vereinigten Staaten wieder ein Republikaner ins Weiße Haus ein, der 54-jährige William McKinley. McKinley war helle und ehrgeizig. Er hatte die Wahl, richtiger gesagt, er hatte die Hochfinanz mit zwei Argumenten gewonnen. Er war für die Währung auf Gold statt auf Silberbasis und er war, im Gegensatz zum besonnenen und müden Cleveland, für ein militärisches Eingreifen auf Kuba, wo gerade blutige Aufstände der Eingeborenen gegen die Spanier tobten. Lauter schöne Aspekte. Nun ging Kuba die Amerikaner eigentlich nichts an. Aber, so lese ich bei mehreren Historikern, ein Volk muss, wenn es sich nicht untreu werden will, die Straße weitergehen, die es beschritten hat. Das sei, so höre ich, weder ein kriegerischer Instinkt noch Kolonisation. Nun wissen Sie's. McKinley bot sich erst einmal als Vermittler zwischen Spanien und den Kubanern an, aber Madrid lehnte die Einmischung ab. Jetzt war guter Rat teuer. Und zwar kostete er ein Schiff und 260 Tote. Das amerikanische Kriegsschiff Maine flog eines Tages im Hafen von Havanna in die Luft und mit ihm die ganze Besatzung. Amerika war empört über dieses Attentat. Der Kongress beschloss den Krieg. Wir wollen rekapitulieren. Im Hafen von Havanna, das bekanntlich die Hauptstadt des unter spanischer Hoheit stehenden Kubas ist, liegt ein amerikanisches Schiff, ein Kriegsschiff. Es fliegt aus ungeklärten Gründen in die Luft. Ein Schiff kann aus drei Ursachen in die Luft fliegen. Es kann durch ein Geschoss oder eine Mine explodieren. Das war die von der amerikanischen Presse verbreitete Version. Es kann sich die eigene Munition durch einen Zufall entzünden. Das vermutete man, als der Krieg und die Erregung vorüber waren. Und das Schiff kann absichtlich in die Luft gejagt worden sein, um, ohne Rücksicht auf die Toten, den Kriegsgrund zu schaffen. Und das glaube nach dem 7. Mai 1915 ich. Die Befriedung Kubas ging rasch vor sich. Wie angenehm, dass Harrison mit einer modernen Flotte vorgesorgt hatte. Madrid beschloss, Kuba aufzugeben und sich mit allen Truppen und Schiffen abzusetzen. Das hätte ihnen so gepasst. Der amerikanische Admiral machte einen gehörigen Strich durch diese Rechnung. Er schoss die auslaufende spanische Flotte samt ihrer vollgepfropften Ladung Soldaten zusammen. Man war begeistert. Verwechseln Sie das bitte nicht mit Kriegsbegeisterung, wie es bei uns der Fall gewesen wäre. Amerikaner sind von Grund auf friedlich. Nein, es war einfach Freude. Als Fischgericht sozusagen kamen die Philippinen dran, wo ebenfalls ein Aufstand gegen die spanischen Unterdrücker ausbrach. Die Philippinen liegen ziemlich weit weg von den USA, aber für ein schnelles Schiff ist das kein Problem. Die Flotte rauschte ab. In der Bucht von Manila stieß sie auf die spanischen Kriegsschiffe, griff sie sofort an und versenkte sie. Das Land zu befrieden, beinahe hätte ich erobern gesagt, war bedeutend schwieriger. Ach, die Eingeborenen sind ja so uneinsichtig. Für sie war weißer Mann und der eine so lästig wie der andere. Wie kränkend für Amerika, da musste man schon manchmal energisch durchgreifen. Im August 1898 bat Madrid, nachdem es noch Puerto Rico und Guam draufgelegt hatte, um Frieden. Es bat nicht vergebens. In einem Aufwaschen schufen die Vereinigten Staaten auch noch auf Hawaii Ordnung. Nicht etwa, dass sie Hawaii zur Kolonie gemacht hätten. McKinley, nach amerikanischer Moralauffassung käme es einer verbrecherischen Aggression gleich. Nein, sie nahmen Hawaii sozusagen an Kindesstatt liebevoll in ihr Haus auf und gaben ihm einen Stern im Sternenbanner. In puncto Philippinen und Puerto Rico waren die Verhältnisse leider stärker als die amerikanische Moralauffassung. Sie mussten in dem Schwebezustand eines Besitzes bleiben. Waren das schöne Jahre gewesen? Das waren verdammt schöne Jahre gewesen. Man besaß jetzt schon allerhand in der weiten Welt. Und das war verdammt richtig so. Mark Twain schrieb damals, die USA sollten statt der Sterne jetzt Totenköpfe in die Flagge setzen. Sowas schreibt man nicht. Das ist einfach nicht fair. McKinley brauchte aus dem Weißen Haus nicht auszuziehen, er wurde zum zweiten Mal gewählt. In der Wirtschaft herrschte Hochkonjunktur. Es gab Arbeit in Hülle und Fülle, mehr Arbeit als Hände. Die Schwerindustrie lief auf Hochtouren. Um die Lücken, die die Engagements erfreulicherweise in Munition und Waffen gerissen hatten, aufzufüllen. Die Ernten waren gut, die Exporte stiegen. Die Goldfunde in Alaska, das man 1867 für 7 Millionen Dollar von Russland gekauft hatte, stiegen ins Märchenhafte. Ja, ja, es war wirklich God's own country. Am 14. September 1901 schoss ein eingewanderter Pole den Präsidenten William McKinley bei der Eröffnung einer Ausstellung in Buffalo nieder. Die Verwundung war tödlich. Der Mörder hieß Leon Czolgosz. Sein Motiv hat man nie herausgefunden. In manchen Berichten heißt es, er sei Anarchist, in anderen, er sei geistesgestört gewesen. Das Betonenswerte ist wahrscheinlich etwas ganz anderes, dass er ein Einwanderer war. Darin steckt nicht das Motiv, sicher aber das auslösende Moment. Ich glaube, wir müssen die Einwanderung des Jahrzehnts von 1890 bis 1900 mit neuen Augen sehen. Sie hatte eine ganz andere Voraussetzung als alle früheren. Ich möchte es Ihnen in einem einzigen Satz sagen. Ich halte diese Einwanderung, die in seltsamem Stil vor sich ging, für eine zweite Welle von Sklavenimport. Die gigantisch gewordene Industrie brauchte Hände. Es war nicht mehr der Westen, es war der Osten, dem nun die Einwanderer fehlten. Das war die völlig andere Situation. Es gab Hände in den Slums, aber sie waren nicht mehr willig. Gewerkschaften rumorten und schürten, Streiks brachen aus. Man brauchte nicht nur willige Hände, man brauchte willenlose Hände. Man schickte Werber nach Europa. In den 10 Jahren von 1890 bis 1900 holten sie 8 Millionen Neueinwanderer für die Industrie heran. Der Erfinder dieser Methode war Mr. Willards, ein Eisenbahnkönig gewesen. Er hatte dringend Menschen zur Besiedlung und zum Schutz seiner Bahnstrecke gebraucht. Der Schwarm seiner Agenten war nicht mehr in die klassischen Auswandererländer Europas gegangen, sondern in die, nennen wir es einmal aus amerikanischer Sicht so, zurückgebliebenen. Nach Russland, Polen, Italien, Norwegen. Mit bunten Bildern und blühender Fantasie bewaffnet hatten sie die Einwanderer in die fast unbewohnbaren, mörderischen Öden gelockt. Willards Methode machte nun Schule. Die Werber stiegen in den Arme-Leute-Vierteln Trepp auf, Trepp ab, bis nach Neapel und Sizilien hinunter und bis tief nach Russland hinein. Sie redeten mit glühenden Zungen. Sie streckten die $10 für die Überfahrt im Zwischendeck vor und sie gaben auch, sobald die Fracht an Bord war, die $25, die jeder Einwanderer vorzuweisen hatte. Er musste sie laut Gesetz vorzeigen. Sein Eigentum brauchten sie nicht zu sein. Vor allem arme Russen und Ostjuden ließen sich fangen. Niemand hatte einen Vertrag in der Tasche. Im Gegenteil, man schärfte den Einwanderern ein, bei der Kontrollprozedur stets jede Verpflichtung zu leugnen, weil das Gesetz verlangte, dass die Einwanderer frei zu sein hatten. Sobald die Ware gelandet war, geriet sie in die Finger von Komitees, die sie mit guter Provision in die Fabriken weiterschleuste. oder auf eigene Faust als Streikbrecher vermietete. Die Betreuungsagenturen kamen alsbald auf die Idee, ihre Macht auch politisch auszunutzen. Die Einwanderer wurden ja wahlberechtigte amerikanische Bürger, sobald sie den Einwanderungsschein besaßen. Die Komitees erpressten von den armen Teufeln nun Wahlstimmen für ihre Bosse. Erpressen ist ein nicht ganz gerechtes Urteil, denn die verschüchterten und hilflosen Einwanderer versprachen meistens freiwillig, den zu wählen, der sie auch tatsächlich in 100 widrigen Fällen unterstützte. Um diese Zeit waren von 25.000 Stahlarbeitern im Pittsburgher Distrikt bereits 15.000 Eingewanderte. Die Kinder landeten meist in den Webereien. Es gab 2 Millionen Kinder, die in der Industrie arbeiteten. Sie sehen, Amerika gab auch dem Kleinsten Arbeit und Brot. Es ließ sich also alles ganz ausgezeichnet an. Die Lösung war konkurrenzlos. Diese Menschen arbeiteten 12 Stunden am Tag. Sie erhielten zwischen 6 und 12 Cents pro Stunde. Wenn man es sich recht überlegte, hatte einstmals ein Negersklave mit Kaufpreis und Unterhalt fast ebenso viel gekostet. Sie waren die Ärmsten der Armen, aber sie standen in Brot und Lohn. Und sie hatten Zukunft. Dafür mussten sie Amerika dankbar sein, das ist wohl klar. Man konnte nur hoffen, dass dieser paradiesische Zustand anhalten würde und dass sie nie dazulernen möchten. Ich kenne das Leben des Leon Czolgosz, der McKinley erschoss, nicht. Er gehörte zu den weißen Sklaven auf Zeit. Vielleicht brannte ganz einfach seine Sicherung durch. Der Schuss machte den Weg frei für den Vizepräsidenten. Er wurde eine der interessantesten Gestalten in der amerikanischen Geschichte. Teddy Roosevelt. Äußerlich setzte er den Typ Clevelands fort. Er war füllig, groß, hatte ein rundliches Gesicht mit einem Schnauzbart und trug eine Drahtbrille. Wenn er breit lachte, und vor den Fotografen lachte er gern, hat man den Eindruck, dass er nicht wie andere Menschen 32, sondern 500 Zähne besaß und alle echt. Er war überhaupt sehr echt. Die Roosevelts kamen aus den Niederlanden. Ihr Stammvater landete also in Neu-Amsterdam. Aus Neu-Amsterdam wurde New York, die Roosevelts blieben. Teddys Familie war gut betucht, wenn auch nicht superreich. Immerhin war alles da, um aus dem Kind einen verhätschelten, dünnen Prinzen zu machen. Dem Prinzchen ging eines Tages von selbst ein Licht auf, dass sein Leben auf recht zerbrechlichen Beinen stand, und er beschloss, Bodybuilding zu treiben. Er brauchte sich dazu nicht zu überwinden. Sein Temperament neigte eher dazu, ein Old Shatterhand als ein Muttersöhnchen zu sein. Er wurde groß, fast herkulisch, was ihm bei seiner Neigung zur Exzentrik sehr zustatten kam. Auf der elterlichen Ranch in Dakota konnte er sich austoben. Die nächste Station bildete Harvard, natürlich Jura. Ihm selbst war es Schnuppe, womit man ihn fütterte. Er schriftstellerte zunächst einmal, und zwar in Historie. Schriftstellerkollege Roosevelt war damals Ende 20. Dann schob die Familie ihn vorsichtig in den öffentlichen Dienst. 1895 war er bereits Polizeipräsident von New York. 2 Jahre später Unterstaatssekretär unter McKinley, der ihn da kennen und schätzen lernte. Theodore Roosevelt war Republikaner, was bei seinem Charakter gar nichts garantierte. Aber eines war er gewiss: kriegerisch, körperlich wie geistig. Selbstverständlich begeisterte er sich, als der Konflikt mit Spanien vom Zaun gebrochen wurde, sofort dafür, Kuba, die Philippinen und was sich sonst noch so bot, zu kassieren. Er ließ sich von seinem Amt beurlauben, stellte ein Freiwilligenregiment auf die Beine und setzte sich als Oberst an die Spitze. Er nannte seinen Haufen die Rauhreiter. Das klingt wunderschön. Geheimnisvoller noch als unser: das ist Lützows wilde, verwegene Jagd. Im Gegensatz zu Theodor Körner kam er gesund heim. Amerika sprach noch lange von dieser romantischen Freischar. Gedanken über Recht und Unrecht, sind dem Juristen Roosevelt nicht gekommen. Für ihn waren die Amerikaner ein auserwähltes Volk, das einfach unfähig war, Unrecht zu tun. Wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt ein leider wenig tröstliches Sprichwort. Theodore Roosevelt war immer für schneidiges Hobeln. Seine strotzende Männlichkeit, er starb dennoch schon mit 61 Jahren, bewies er als Großwildjäger in allen Kontinenten. Und wie andere, weniger strotzende Menschen einen Cézanne oder einen Bouguereau an der Wand haben, so waren die Wände seines Hauses mit Eberköpfen und Elefantenzähnen vollgepflastert. Als McKinley ihn zum Stellvertreter machte, waren die Republikaner nicht weniger zufrieden als die Demokraten. Auf diese Weise war der unberechenbare und damit unbequeme Mann von der aktiven Politik weg. Zum Schrecken fast aller und zur Freude sehr weniger bestieg er nun 1901 den Thron. Er war mit 43 Jahren der jüngste Präsident, den die USA bisher hatten. Roosevelt hasste nicht das Großkapital, aber er hasste den Kapitalismus, wie wir ihn als Regierungsmacht definiert haben. Er kannte aus eigener Erfahrung während seiner Zeit als Polizeipräsident, wie hemmungslos die Hochfinanz ihre absolute Macht ausübte. Sie dirigierte Wahlen, sie beherrschte Präsidenten, sie erpresste die Politik, sie hob und senkte autoritär die Preise, hob oder senkte die Kaufkraft des Geldes, ließ verhungern oder ließ reich werden. Ein Redner, der ihr nicht passte, erhielt nicht einmal mehr einen Saal für eine Versammlung. Die Presse gehörte zum größten Teil ihr, die Redakteure gehörten ihr und die wichtigsten Abgeordneten. Teddy war in den ersten Jahren vorsichtig, leitete aber bereits Untersuchungen gegen ungesetzliche Trustbildungen ein. Der Generalbundesanwalt Knox war sein Mann. Auf Roosevelts Geheiß begann er systematisch, die Munition für eine Anklage zu sammeln. Er musste sehr viel Munition haben, sonst würde es wieder, wie so oft, ein Hornberger Schießen werden. Es eilte nicht. Teddy wollte 1905 noch einmal gewählt werden. Dann sollte es losgehen. Inzwischen entflammte sich seine Fantasie an einem großen außenpolitischen Projekt, dem Bau des Panama-Kanals. Es war einmal ein französisches Projekt gewesen. Frankreich hatte 260 Millionen Dollar zum Fenster hinausgeworfen, als, der Kanal war erst zu einem Drittel fertig, die französische Gesellschaft bankrott machte. Roosevelt fand das Projekt hinreißend. Er hatte selbst erlebt, wie höllisch der Weg der amerikanischen Flotte um Kap Horn zu den Philippinen und Hawaii gewesen war, und er war entschlossen, den Kongress herumzukriegen. Es gelang ihm. 1902 übernahm Amerika gegen eine Abfindung von 40 Millionen Dollar alle Rechte der französischen Gesellschaft. Jedoch, man hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Wirt war Kolumbien. Zwei kleine Paragraphen hatte Teddy, der Harvard-Jurist, übersehen. Frankreich war nicht berechtigt gewesen, die Rechte weiterzugeben. Und der Vertrag lief überdies in einem Jahr aus. Na gut, Teddy Roosevelt hatte geschlafen, aber wie konnte John Pierpont Morgan das übersehen? In der Wall Street wurde seit langem nicht mehr so geflucht. Hier zeigte sich der Präsident nun als wahrer Raureiter. Er beschloss, das Gebiet, dem Zwerg, Kolumbien, vollständig zu entreißen. Nun ist Entreißen für so gute Menschen wie die Amerikaner ein Ding der Unmöglichkeit. Befreien, ja, das ist etwas anderes. Das ist geradezu eine amerikanische Mission. Der Geniestreich Teddy Roosevelts bestand nun darin, das Kanalgebiet reif für eine Befreiung zu machen. Sie sehen, welcher moderner Geist er war. Er entfachte in der Provinz Panama eine Revolution, entsandte zu ihrer Unterstützung ein paar dicke Brummer der Flotte und ließ die Unabhängigkeit der Provinz ausrufen. Schon zwei Wochen später anerkannte man die Republik Panama und kaufte ihr für 10 Millionen Dollar die Zone von 1500 Quadratkilometern als amerikanisches Hoheitsgebiet ab. Mir scheint, Sie haben ein paar böse Worte auf der Zunge. Nicht doch, das steht uns nicht zu. 1905 wurde Theodore Roosevelt wiedergewählt. Ach ja, ehe ich es vergesse, in der Republik Santo Domingo herrschen Inflation und Hunger. Die Vereinigten Staaten waren so freundlich, sie hilfreich zu befrieden. Nun aber zu Roosevelts Federhandschuh gegen das Kapital. Es ist viel darüber geschrieben worden. Sein erster Schlag war die Entflechtung der Northern Security Company. Dann kamen ein Lebensmitteltrust, ein Tabak- und ein Chemietrust an die Reihe, weitere folgten. Die Zeitungen hatten Schlagzeilen, die sehr schön klangen, und die kleinen Leute freuten sich. Er war schon ein guter Mann, dieser Roosevelt. Die meisten Trusts gründeten sich an anderem Ort und unter anderem Namen neu. Ja, sogar das war überflüssig, denn, ob entflochten oder nicht, Morgan, Rockefeller und wenige andere hielten die Aktien fest in der Hand. Und Aktien sind ja kein Trust. Holding war unangreifbar, das war das Neue. Holding war ein Panzerschrank gefüllt mit Aktien. Ich möchte es Ihnen in einem drastischen Beispiel deutlich machen. Ein Mann besitzt 1000 Häuser. Ein Gesetz verpflichtet ihn, die Hälfte davon abzustoßen. Wen das Gesetz nicht erfasst, ist der Mann mit dem Panzerschrank, der auf jedem der Häuser 51% Hypotheken hat und behält. So einfach ist das. Nur würde es kein Finanzexperte so formulieren. Auch der Chemiker sagt nicht Wasser, sondern H2O, damit Sie es nicht so schnell verstehen. Eigentlich hat Teddy Roosevelt nur dazu beigetragen, die Unverwundbarkeit des Holding zu beweisen. Aber er war zufrieden, denn eines hatte er tatsächlich erreicht, dass der Staat die Kontrolle der Preise auf den lebensnotwendigen Sektoren in die Hand bekam. Und er hat einmal bei einem Kohlenstreik hart durchgegriffen, indem er nicht die Bergarbeiter zur Unterwerfung, sondern die Grubenherren zur Lohnerhöhung zwang. So ein doller Kerl war er. Als zwei so alte, ehrwürdige Reiche wie Russland und Japan den berühmten Tsushima-Krieg führten, übernahm der Nouveau Riche Amerika die Schlichterrolle. Die USA waren in den Kreis der Weltmächte vorgestoßen. Das Wahljahr 1908 nahte. In der Wall Street war man sich einig, dass Teddy Roosevelt ein bisschen zu populär und ein bisschen zu selbstständig geworden war. Man fand, er sollte in Pension gehen. Teddys Popularität genügte jedoch, einen Mann seiner Gunst auf den Präsidentenstuhl zu heben. Er hatte ihn jahrelang als Staatssekretär für die Verteidigung um sich gehabt, William Taft. Wieder ein Cleveland-Typ, ebenso massig, nur behäbiger. »Lasst dicke Männer um mich sein«, sagte mit Shakespeare die Hochfinanz und akzeptierte ihn. Im Großen und Ganzen machte er seine Sache recht brav. Er löste, auf dem Papier, noch wacker ein paar Trusts auf und führte die progressive Einkommenssteuer ein, die es bisher nicht gegeben hatte. Die 4 Jahre strichen friedlich dahin, Taft gedachte, noch einmal zu kandidieren, weil es so schön glatt gegangen war. Da geschah etwas höchst Merkwürdiges. Teddy Roosevelt kam im Galopp aus Afrika und vom Kaisermanöver Wilhelms II. Angebraust, gründete in Eile eine dritte Partei, die er Progressive Party nannte, und präsentierte sich als Kandidat. Er beschimpfte alle, Taft eingeschlossen, und führte sich wieder mal als Rauhreiter auf. Ehrlich gesagt, ich glaube doch, er hatte einen Klaps. Was er perfekt erreichte, war die Spaltung der Konservativen. Lachender Dritter, der demokratische Kandidat. Er hieß Woodrow Wilson und lachte natürlich nicht, denn er war Universitätsprofessor. Zum ersten und seitdem zum letzten Male zog also ein Vertreter jener Gattung Mensch ins Weiße Haus, die die Amerikaner Egghead zu titulieren pflegen, Eierkopf. Wilson war groß und dürr, Ein Stubenhocker mit langem, glatt rasiertem Gesicht, bebrillt und ausdruckslos. Erst 1910, also kurz vor seiner Wahl, begann er sich mit Politik zu beschäftigen. Tatsächlich hatte er auf den meisten Gebieten keinen Schimmer. Aber als systematischer Denker würde er das schon hinkriegen. Gott wird helfen. Wilson war strenger Calvinist aus Pfarrers Haus. Ich frage mich heute, warum er eigentlich gewählt wurde. Geholfen haben ihm in maßgeblichen Kreisen wohl seine rechts- und staatswissenschaftlichen Bücher, aus denen man herauslesen konnte, dass er im englischen Sinne liberal dachte, dass er die Wirtschaft für eine Säule der Welt, das amerikanische Volk für prachtvoll, den einfachen Mann für moralisch und jede Bevormundung durch den Staat für falsch hielt. Erschütternd unerschütterlich war seine Überzeugung, der Mensch sei in Wahrheit ein verhinderter Engel und bedarf nur Wilsons Ideen, um vollkommen zu werden. Amerika hat viele Käuze gehabt. Er war einer der gefährlichsten, weil er seine Glaubenssätze mit der unbelehrbaren Hartnäckigkeit von Professoren durchzusetzen versuchte. Ich höre immer, er sei aber besten Willens und reinen Herzens gewesen. Ich pfeife auf reine beste Herzen, die so weltfremd sind, dass sie ein Spielball robuster Schufte werden. Und das wurde er. Es war, je nachdem, wie man es sieht, eine schwere oder eine leichte Aufgabe, die er vorfand. Eine leichte, weil er hätte weiter wursteln können. Eine schwere, wenn er wirklich vorhatte, den Staat zu lenken. Er war wie jemand, der bisher nur Moped gefahren und nun an der Steuer eines Fünftonners gesetzt worden war. Amerika lief, um es stilgerecht auszudrücken, auf 7000 Umdrehungen. Es war schon halbautomatisiert. Autoschlangen schoben sich auf den Straßen. Unter den Hochhäusern New Yorks sauste eine Untergrundbahn. Flugzeuge brummten hoch in der Luft. Dunstglocken lagen über den Industriezentren. Die Wall Street wuchs immer höher und wurde immer düsterer. Der Puls New Yorks, Bostons, Philadelphias, Chicagos, Detroits, San Franciscos pochte so laut, dass man ihn auch in Europa dröhnend in den Ohren hatte. John Pierpont Morgan lieh Großbritannien 50 Millionen Dollar mit der linken Hand. Sichtbarstes Zeichen der Macht Amerikas. Die Industrie, vor allem sie, wucherte. Und hier lag der Punkt für die Verwundbarkeit des Riesen. Präsident Professor Wilson machte sich Sorgen. Selbstverständlich war ihm schleierhaft, wie der komplizierte Apparat funktionierte und wie man vorsorgen müsste. Die Hochfinanz hätte es ihm sagen können, aber sie sparte sich die Mühe. Denn während der Professor noch an den Nägeln kaute, spürte sie bereits deutlich ein warmes Lüftchen. Wenn man anfangs noch im Zweifel sein konnte, so bekam man im Sommer 1912 die Gewissheit, als beim Abschiedsbankett der französischen Manöver der russische Großfürst Nikolai Nikolajewitsch als Ehrengast den Trinkspruch ausbrachte: Auf unsere künftigen Siege. Auf Wiedersehen in Berlin, Monsieur. Ein Geschenk des Himmels. Auch Wilson hatte natürlich die Nachrichten aus Europa studiert, nur las er den Text anders. Was braute sich um Gottes Willen da zusammen? Wurde der alte Kontinent denn nie vernünftig? Warum im 20. Jahrhundert noch diese kannibalischen Gelüste, dieses Revanchegeschrei Frankreichs, dieses Säbelgerassel Deutschlands, dieses Knurren Russlands? Die Welt konnte doch so schön sein, sofern man nicht gerade in Pittsburgh wohnte. Hatten die USA nicht die Macht, einen drohenden Krieg zu verhindern, ja einfach zu verbieten? Bei diesem Gedanken fuhr der Wall Street der Schreck in die Glieder. Der Präsident musste sofort in Arbeit genommen werden. Zunächst wurde ihm klargemacht, dass es Deutschland war, das zum Kriege drängte. Die Entente wünschte den Frieden. Das sah Wilson ein. Er sah auch ein, dass der sicherste Weg zur Erhaltung des Friedens die kräftige Unterstützung der Westmächte war. Vom Geschäft wurde nicht gesprochen. Das hätte Wilson erschreckt. Im Gegenteil, man sprach von Opfern, die der amerikanische Staat bringen müsste. Nun gut, dann musste Amerika eben Opfer bringen. Und England und Frankreich sollten wissen, dass sie sich darauf verlassen könnten. Eine Flut von Rüstungsaufträgen lief ein. 1913 gingen bereits 70% des gesamten Exports nach Frankreich und England. Der Wert steigerte sich von 800 Millionen innerhalb der nächsten 2 Jahre auf 3 Milliarden Dollar. Noch nie hatten die Schornsteine so lustig geraucht. Und wie beruhigend, dass für den gigantischen Pump, den England und Frankreich machten, Washington einstand. Der Präsident hatte nun Muße, seiner Lieblingsidee nachzugehen. Es war die alte Frage, Zentralbank oder nicht. Hatte Old Hickory Jackson einst recht getan, als er die Bundesbank auflöste? Wilson fand, Amerika brauchte wieder eine Zentralbank. Er fand es hochaktuell. Er hatte mal volkswirtschaftliche Vorlesungen gehalten. Inzwischen rollte Kanone auf Kanone und Granate auf Granate nach Europa. Dann ging Wilson daran, die Zölle zu senken. Er fand auch das hochaktuell. Man schrieb inzwischen 1914. Als er noch an diesen Kinkerlitzchen bosselte, fiel der Schuss in Sarajevo. Am 28. Juni wurden der österreichische Thronfolger und seine Gemahlin von einem serbischen Nationalisten erschossen. Die Dinge rollten nun blitzschnell ab. Wien rüstete eine Strafexpedition. Russland stellte sich aus Berechnung hinter Serbien und verfügte noch im Juli die Generalmobilmachung. Der englische Außenminister Grey bekräftigte seine Treue zur Allianz. Kaiser Wilhelm versuchte zu schlichten. Wien lehnte im Vertrauen auf das Bündnis mit Deutschland ab. Alle rannten kopflos zu den Waffen. Nikolai Nikolaitsch und Poincaré hatten ihr Ziel erreicht. Der Weltkrieg war da und Deutschland war der Tor, der ihn offiziell erklärt hatte. Es ist historisch, dass Wilson, als der Krieg 4 Jahre später zu Ende war, nachts an seinem Schreibtisch saß und weinte. Hat er in jener Nacht vom 2. August 1914 auch eine Träne vergossen? Ich glaube nicht. Zu dieser Zeit wusste er noch gar nicht, was ein Weltkrieg ist. Wir übrigens auch nicht. Unsere letzte Erinnerung waren Kürassiere und Dragoner, Biwaks, der Trompeter von Mars La Tour und wehende Fahnen über Pickelhelmen. Jetzt aber hatte Amerika die Ausstattung in die Hand genommen und unter den Lieferungen waren keine Trompeten. Es galt nun, sich mit diesem abscheulichen Krieg zu befassen. Die Zeitungen, die Berichte der Botschafter, die Notizen des Außenministeriums stapelten sich jeden Morgen zu Bergen auf dem Tisch des Präsidenten. Die Russen sprachen ganz offen davon, die Donaumonarchie zu zerstückeln. Die Pariser Zeitungen schrieben, der Rhein müsse Frankreichs Grenze werden. Die Briten wollten... Wilson stützte den Kopf in die Hände, er schmerzte ihn. Er versuchte, sich zu konzentrieren. Alles, was er las, war böse. Aber sicher war, dass dieser schreckliche deutsche Kaiser die Weltherrschaft wollte. Wilson nahm sich noch einmal die Akte vor, die ihm der amerikanische Gesandte in Konstantinopel Morgenthau geschickt hatte. Er berichtete aus sicherer Quelle, dass bereits am 5. Juli, also im tiefsten Frieden, in Potsdam ein geheimer Kronrat unter Vorsitz von Wilhelm II. Definitiv den Krieg beschlossen habe. Auch der sozialdemokratische deutsche Reichstagsabgeordnete Kohn habe es bestätigt. Wilson seufzte. Er wollte Friedens, nicht Scharfrichter sein. So trat er vor das Volk und verkündete die Neutralität der USA. Ja, war der Mann denn wahnsinnig geworden? Das ganze Land produzierte bereits für den Krieg. Wenn der Präsident das nicht sah, die Hochfinanz sah es. Es gab nur die Alternative, entgegen dem Völkerrecht weiterzuliefern oder in den Krieg einzutreten. Eine nüchterne Überlegung. Aber Wilson war nicht nüchtern. Also musste er es werden. Dazu würde eine Rosskur nötig sein. Während man in der Wall Street noch beriet, trat ein Ereignis ein, Februar 1915, das schnellstes Handeln erforderte. Die Deutschen setzten ihre Unterseebootflotte ein und ließen kein amerikanisches Transportschiff mehr durch. Die Kriegspartei, nennen wir die mächtige Gruppe von Politik und Hochfinanz einmal so, entschloss sich, den Präsidenten mit einem verzweifelten Mittel zu belehren. Ein riskanter Plan, aber solide. Denn vorsichtshalber war auch der erste Lord der britischen Admiralität, Mr. Winston Churchill, verständigt. Als der britische Passagierdampfer Lusitania mit 1000 Reisenden, darunter 128 Amerikaner an Bord, von New York aus lief, hatte man ihn mit Kanonen gespickt und bis unter die Kabinen voll Munition gestopft. Sobald das Schiff auf hoher See war, ließ man dem deutschen Geheimdienst die Nachricht von dem Waffentransport verraten. Es klappte. Ein deutsches U-Boot torpedierte am 7. Mai 1915 das Schiff in den englischen Gewässern. Die Lusitania flog mit allen Opfern in die Luft. Der ahnungslose Wilson war entsetzt. Er war es auch noch, als ihm eine Note aus Berlin die Augen öffnete. Ja, öffnete sie ihm die Augen? Konnte er den Hunden überhaupt noch ein Wort glauben? Schnitten sie nicht den belgischen Kindern die Hände ab? Hatten sie nicht in Frankreich Gift in die Brunnen geschüttet? Er antwortete der deutschen Heeresleitung, er würde einen Wiederholungsfall als unfreundlichen Akt betrachten. Auch das amerikanische Volk ahnte die Wahrheit über die Lusitania nicht. Es war hin- und hergerissen zwischen Empörung und Furcht, in den Krieg verwickelt zu werden. Es glaubte sich noch im tiefen Frieden und war Wilson dankbar. So wurde Professor Wilson 1916 zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt. Im März 1916 versenkten deutsche U-Boote abermals einen Passagierdampfer, den sie irrtümlich für ein Kriegsschiff gehalten hatten, die französische Sussex. Wieder waren Amerikaner an Bord gewesen. Wilson hieb mit der asthenischen, mageren Faust auf den Tisch. Schluss jetzt! Die Industrie atmete auf. Aber zu früh. Der Präsident ließ nur ein Ultimatum los. Deutschland dürfe künftig kein Passagierschiff mehr ohne Untersuchung angreifen. Denn, das war die neueste Erkenntnis Wilsons, man musste scharf trennen zwischen einem Volk und seinen verderbten Machthabern. Vielleicht hatten die Deutschen doch keine Kinderhände abgeschnitten. Er wollte so gern daran glauben. Das deutsche Volk konnte so vielleicht einigermaßen gut bleiben und musste lediglich von seiner Führung befreit werden. Befreier, Kreuzritter, Erlöser. Es ist die amerikanische Autosuggestion, die sich durch die ganze Geschichte der USA zieht. Worauf wartete Wilson noch? Die Hochfinanz wünschte, kurzen Prozess zu machen. Auf den Kriegsschauplätzen standen die Dinge nicht gut. Die Somme-Schlacht hatte nichts gebracht. Russland stand vor dem Zusammenbruch. Man hatte nun schon 35 Milliarden in die Rüstung der Alliierten gesteckt. Was stellte Wilson sich eigentlich vor? War er blind? J.P. Morgan Jr., die Kredite und Schuldverschreibungen liefen über sein Haus, beschloss die Kriegserklärung. Der Kongress war reif gemacht. Am 6. April 1917 trat Amerika an die Seite seiner Freunde, um seine Milliarden zu retten. Der Krieg war zum Weltkrieg geworden. In Gottes Namen also. Die Industrie drehte den Hahn voll auf. Kriegs- und Handelsschiffe liefen nun im Konvoi aus und karrten über den Ozean, was die Fabriken hergaben. Im September warfen die Vereinigten Staaten die erste 500.000 frischer Truppen an die Westfront. Sie waren wunderbar ausgerüstet, wunderbar genährt und wunderbar ahnungslos. Natürlich kamen sie mit eigenem Oberbefehlshaber. Der General hieß John Pershing und genoss das uneingeschränkte Vertrauen Wilsons. Er hatte, wie es offiziell heißt, an Indianerkämpfen teilgenommen, 1860 geboren, dann an den eingeborenen Kämpfen auf den Philippinen. Der geborene Feldherr also. Nach dem Kriege kletterte er die Leiter noch eine Sprosse höher und wurde Bankdirektor. Das ist der Ritterschlag der Wall Street. Brillant verstanden die Amerikaner zunächst nur, ihre Feuerwalze einzusetzen. Südlich von Verdun, bei Saint-Mihiel, erfochten die Kanonen und Panzer einen schönen Sieg gegen die bereits im Rückzug begriffenen deutschen Truppen. Er wurde sehr gefeiert. Dann verlangte die alliierte Heeresleitung endlich den massierten Menscheneinsatz. Pershing war bester Stimmung. 1 Million Mann, unterstützt von 800 Flugzeugen und 300 Tanks, griffen im Argonner Wald an. Innerhalb von wenigen Tagen waren 120.000 Amerikaner gefallen. Weitere Leiden blieben ihnen erspart. Den Franzosen und Engländern war ein Centner Corned Beef lieber als alle Generäle Amerikas. Es ging auf den Herbst 1918 zu, das Ende war abzusehen. Am 3. Oktober 1918 bat Reichskanzler Max von Baden den amerikanischen Präsidenten, den Frieden auf der Basis jener Bedingungen zu vermitteln, die Wilson im September in einer Kongressrede der Welt verkündet hatte. Es sind die berühmten 14 Punkte, in denen er einen Frieden verlangte, der keinen Unterworfenen und keinen Triumphator kennen sollte. Nur eines verlangte er, die Abdankung des deutschen Kaisers. Diese Bedingung erfüllten die Deutschen von selbst. Am 9. November stürzte eine Revolution das Hohenzollernhaus. Wilson klammerte sich mit aller Macht an diesen Frieden der Aussöhnung. Er war der Einzige, der in diesem Augenblick noch an die 14 Punkte glaubte. England und Frankreich hatten in Geheimverträgen bereits die totale Ausbeutung und Erniedrigung Deutschlands beschlossen. Bei der Kapitulation, die ganz offen bedingungslos genannt wurde, wischte man die Ideen des alten Narren in Washington mit einer Handbewegung vom Tisch. Marschall Foch packte seine pralle Aktentasche aus und siehe da, es war nichts vergessen. Von Landabtretungen und Gebietszerstückelungen über generationenlange Reparationszahlungen und dem Ausschluss aus der Gemeinschaft der Völker bis zu den lächerlichsten Dingen. Mit dem armen Wilson fühlte niemand Mitleid. Er ist eine fast tragische Figur. Die Erbitterung, die die Deutschen gegen ihn empfanden, war unberechtigt und zeugt von unserer kindlichen Gläubigkeit an den Weihnachtsmann. 1919 erhielt der Weihnachtsmann den Friedensnobelpreis. 1920 wurde der Friedenspräsident abgewählt, weil er sich vom Kriege nicht trennen konnte und die USA nicht mit dem ganzen europäischen Kram in Ruhe lassen wollte. Quae mutatio rerum. Wirklich? Kennen Sie die Welt immer noch nicht? Man war nun wieder unter sich. Zweierlei hatte sich erwiesen und das war so erfreulich, dass sich auch der kleinste Mann die Hände reiben konnte. Die USA waren die mächtigste Nation der Erde. Wir möchten bescheiden darauf hinweisen, dass wir der Gipfel sind. Vor uns ist niemand, nur weiterer Fortschritt. Und auf unseren Spuren folgt die übrige Welt, sofern sie begreift, was gut für sie ist. Aus einer Publicity-Schrift. Und sie waren die moralischste Nation der Welt, denn sie hatten diese Welt wieder in Ordnung gebracht. Opfer genug hatte es gekostet, Gott weiß es. Nun sollten sich die anderen aber mal zusammenreißen und auch gut werden. Dieser Satz klingt kindlich, dieser Satz klingt amerikanisch. Die Politiker der USA sind niemals große Leuchten gewesen, aber solch blinde Hennen wie nach dem Ersten Weltkrieg waren sie selten. Sie brüteten 3 für die Welt fürchterliche Kuckuckseier aus, ohne es auch nur zu ahnen. Das scheint ihr Schicksal nach jedem Krieg zu sein. Das erste Kuckucksei war das Abladen der französischen und englischen Rüstungsschulden auf Deutschland. Auf ein Deutschland, das inzwischen demontiert, der Kolonien beraubt, zerstückelt und besetzt war und das sichtbar völlig außerstande sein würde, das Versailler Diktat zu erfüllen. Die Reparationssummen waren irrsinnig, und zwar absichtlich. Die amerikanische Hochfinanz wusste in unseren Taschen sehr wohl Bescheid. Der Betrag war so astronomisch hoch angesetzt, damit er nicht abgetragen werden sollte. Ein Beweis dafür ist auch die Klausel, dass die Schuld weder in Lieferungen noch in Mark, sondern in Golddollar zu bezahlen war. Wovon in Deutschland nicht so viele existierten wie der Schwarze unter dem Nagel. Nein, das Aufbringevermögen Deutschlands sollte nicht die Schulden abtragen, sondern mit Mühe und Not für die Zinsen reichen. Die Zinsen jener gigantischen Summe, die sich nie verringern würde. Das Perpetuum mobile schien erfunden. Die Saat zu einer Empörung, zu einem verzweifelten Aufbäumen Deutschlands war gelegt. John Pierpont Morgan sah es nicht oder es war ihm egal. Der Völkerbund, auch eine von Wilsons grandiosen Ideen, erreichte wenigstens im Lauf der Jahre, in denen über Deutschland die apokalyptischen Geißeln der Inflation, Arbeitslosigkeit und Hungersnot hinweggegangen waren, dass die Zahlungen Schritt für Schritt gesenkt wurden. Wir wollen dem Debattierclub in Genf nicht zu viel Verdienst zuschreiben. Er würde nichts erreicht haben, wenn die USA nicht inzwischen eingesehen hätten, dass ein lebendes Deutschland immer noch zahlungskräftiger ist als ein totes. Das zweite von den Amerikanern völlig verkannte und bagatellisierte Fazit des Krieges war die Geburt des ersten kommunistischen Staates der Welt. Die deutsche Heeresleitung hatte 1917 in der Not Lenin aus der Schweiz herausgeholt und als Verkäsungsbakterie in das zaristische Russland geschleust. Ihre Rechnung, eine bolschewistische Revolution würde unsere Ostfront entlasten, ging auf. Es ging aber noch etwas anderes auf. Eine rote Sonne von riesigem Ausmaß. Amerika, für das es eine Kleinigkeit gewesen wäre, 1918 das bolschewistische Regime wieder verschwinden zu lassen, begriff nicht, was passiert war. Kommunismus schien ihnen nach ihrer Erfahrung Unzufriedenheit mit der Arbeitszeit und Forderung nach Lohnerhöhung. Der Kommunismus war aber etwas ganz anderes. Er hatte bereits die Stufe des Sozialismus hinter sich gelassen und die Form eines fanatischen Bekenntnisses, die Form einer schwärmerischen Menschheitserlösung angenommen. Wer sah es? Das dritte Kuckucksei legten sie in das eigene Nest, die Prohibition. Es war noch Woodrow Wilson, dieser Unglückswurm, der das Alkoholverbot in der Verfassung verankerte. Er ist nicht schuld. Wann war er je schuld? Die Idee war aus dem Volk gekommen, aus puritanisch-schwärmerischen Kreisen und aus den Frauenvereinigungen. Die einen werkelten immer noch am idealen amerikanischen Menschen als Gottesebenbild, das natürlich nicht ständig betrunken sein konnten. Die anderen, die Frauen, waren teils Blaustrümpfe, teils wirklich verzweifelt über die Männer, die mit der Flasche täglich so oft verkehrten, wie mit ihnen im Monat. Nun gibt es in der Welt keine tatkräftigeren und kürzer entschlossenen Menschen als die Amerikaner, wenn's um die Moral geht. Wären sie damals im Paradies zuständig gewesen, sie hätten das Verspeisen von Äpfeln nicht verboten, sondern einfach die Apfelbäume umgehauen und damit den Teufel zu einem schwunghaften Schwarzimport von Äpfeln eingeladen. Genau das geschah 1919. Es gebar in Amerika eine neue Geißel unseres Jahrhunderts, das organisierte Verbrechen. Es ließ sich harmlos an. Man schmuggelte ein bisschen, man punschte als Apotheker ein bisschen, man verlegte das Geburtstagsfestchen auf ein Schiffchen unter fremder Flagge. So ging das, bis sich eine Gruppe von Männern, die von Haus aus ein besonderes Talent für verbrecherische Verschwörung mitbrachte, der Sache annahm. Die sizilianischen Einwanderer. Geschult in der schon seit 100 Jahren bestehenden Mafia, wussten sie, wie man so etwas organisiert. Sie sammelten ehemalige Mafiosi um sich, schweißten sie zu Gangs zusammen, versorgten sich mit schweren Waffen, verteilten systematisch die Aufgaben und gingen an die Arbeit. Die Bosse sorgten für Verbindungen mit der Justiz, mit der Polizei, mit dem Zoll. Und den Rest besorgte der Terror. Unter dem Schutz der Bestechungen und dem Schutz der Maschinenpistolen begann nun der Alkoholschmuggel in großem Stile. Wenn Amerika bisher noch keine Säufernation gewesen wäre, jetzt, mit dem Reiz des Verbotenen, wurde sie es. Abends in einer der 30.000 New Yorker Flüsterkneipen trockend oder zu Hause den Fusel saufend, verfolgten die Amerikaner mit größtem Interesse und mit leichtem Gruseln die Kriege der rivalisierenden Banden und die Straßenschlachten, die bald zum täglichen Brot wurden. Die Justiz veränderte sich von Grund auf. Wenn sie nicht bestochen war, war sie terrorisiert. Ihre Hilflosigkeit verdiente langsam Verachtung. So kläglich die Rolle war, so strahlend erstanden auf der Seite des Verbrechens die Killer, die Unüberwindlichen, die Superbosse, die berühmt wurden. Es dauerte nicht lange, dann empfand das gelangweilte Großstadtvolk die ganz Großen als Heldenersatz. Namen wie Bugs Moran, Lucky Luciano, der spätere Heroinkönig, und Al Capone traten ebenbürtig neben Vanderbilt. Al Capone, was für ein Mann! Nicht nur, dass sein Trust ebenso fest gefügt war, seine Macht war größer. Er hätte jederzeit am hellen Tag einen x-beliebigen Menschen niederschießen können, ohne dass viel davon gekommen wäre. Das konnte Vanderbilt nicht. Als die Verbrechersyndikate fest wie ein Betonblock standen, begannen sie, auch die ergiebigsten anderen Arten von Kriminalität in die Hand zu bekommen. Sie organisierten den Kinderraub, den Autodiebstahl, die illegalen Rennwetten, die Spielhöllen, die Prostitution, den Schutz der kleinen Geschäftsleute, den Einwandererschmuggel sowie auch systematisch den Mordservice. Das Wort »die amerikanische Unterwelt« wurde ein Begriff. Bald sah man auch in Europa deutlich die ersten Metastasen. Abgesehen von diesen Kleinigkeiten lebte er sich in diesen goldenen 20er Jahren herrlich in Amerika. Der neue Präsident Warren Harding, wieder einer der bekanntüchtigen Ohio-Männer, brauchte nicht zu verheimlichen, dass er ein gehorsamer Diener des Geldes war. Die Bevölkerung war es auch. Es ist eine Lust zu leben, konnte jetzt Hutton, wie einst Hutton, sagen. 10 Millionen Amerikaner besaßen schon ein eigenes Haus. Täglich verließen über 5000 Autos das Fließband der Fortwerke. In allen Räumen plärrten die Radioapparate. Caruso sang in der Met und bekam $10.000 für einen Abend. Die Amerikaner fingen an, Ferientrips in den alten Kontinent zu unternehmen. Es gab ein gönnerhaftes Gefühl. Der ehrbare, reiche Onkel besucht seine armen Verwandten. Auch der Einkäufer von Woolworth und der Versicherungsvertreter aus dem Mittelwesten wollten sich dieses Europa einmal ansehen. Sie konnten es sich leisten. Sie brauchten sich nur ein paar Dollars als Monokel ins Auge zu klemmen und galten als König. Sie nahmen nicht ein Zimmer, sondern sie stiegen ab. In Paris im Claridge, in Berlin im Adlon, in Wien im Sacher. Und ihr Taxifahrer war ein russischer Fürst im Exil. Beautiful. Abends gingen sie ins Folies Bergère, tranken, hörten die heimatlichen Klänge des Jazz und sahen sich, Kaugummi kauend, die schönen, fast nackten Frauen auf der Bühne an. Die blauhaarige Mrs. Versicherungsvertreter besuchte inzwischen die Modenschau der Haute Couture, um anschließend mit geschwollenen Füßen ins Himmelbett zu steigen, während der Gemahl noch einen Sprung ins und im One-Two-Two machte und die Damen mit seiner finanziellen Potenz begeisterte. Was war eigentlich dieses alte Europa? Ein Drittel Museum, ein Drittel Elendsviertel, ein Drittel Schweinerei. Isn't it? It is. Amerika war rein und sauber. Die Sittenwächter achteten darauf, dass Hollywood keinen entblößten Busen zeigte und kein Filmkuss länger als eine bestimmte Anzahl von Sekunden dauerte. Alle Stars trugen viel Seelenleben und hatten geradezu überirdische Kräfte, die Männer zu veredeln. Das ländliche Amerika betrachtete die erbaulichen Stars mit Andacht und hielt sie für das typische Amerika. Und das war notwendig. denn hinter den Kulissen sah es anders aus. In einer puritanischen Überflussgesellschaft toben sich die gehobenen Stände der Großstädte in ihren vier Wänden aus. Die Partys blühten jetzt. Man soff buchstäblich bis zum Umfallen den geschmuggelten Alkohol, man nahm Opium, man starb an Morphium. Man legte sich reihum in die Betten, Voyeur war schick, Homo war das Allerschickste. Brach der Tag an? Ging die Sonne auf? So war es obligatorisch, dass der ganze Spuk verflogen sein musste. Die Heuchelei wurde zur zweiten Natur. 1925 veröffentlichte Theodore Dreiser seinen berühmt gewordenen Roman »Amerikanische Tragödie«. Er schildert, wie ein Mann aus Angst vor Verfemung seine junge Geliebte, die ein Kind erwartet, ertränkt. Dreiser wollte seinen Landsleuten die Augen öffnen. Wem? Die einen wussten es nur zu gut, die anderen, die keinen Schimmer von der Nachtseite des Lebens hatten, waren bereits völlig verspießt und lebten von vorfabrizierten Vorstellungen und Automatismen. Sinclair Lewis hat sie in seinem Babbitt beschrieben. Der Name wurde ein Begriff für den gutmütigen, ahnungslosen, leidenschaftslosen, ewig strebsamen, glücklichen Amerikaner. Die Babbitts bezogen ihre Lebensansichten aus Hollywood oder der Times. Freilich hatte die Times auch weniger schöne Dinge zu berichten. Politische und Wirtschaftsskandale blühten, Minister flogen, Streiks waren an der Tagesordnung, der Bürgermeister von Seattle erhielt eine Bombe in die Wohnung geschickt. Es stimmte auch, dass man nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr durch den Central Park gehen konnte, ohne sein Leben zu gefährden. Aber man brauchte ja auch nicht, nicht wahr? In unserer Zeit hat der Münchner Polizeipräsident einmal sehr richtig gesagt, man muss lernen, mit dem Verbrechen zu leben. Im Süden der Staaten lebte der Ku Klux Klan wieder auf. In Livermore band man einen des Mordes beschuldigten Schwarzen auf der Theaterbühne an einen Pfahl und ließ ihn von den Zuschauern erschießen. Man lynchte Juden und Neger. Die Neger wehrten sich. In allen Großstädten herrschte zwischen Schwarzen und Weißen ein permanent schwelender Bürgerkrieg. In Chicago endete eine wochenlange Schlacht mit einem halben hundert Toten und einem halben tausend Verletzten. Der Anlass war der Mord an einem Schwarzen gewesen. Der junge Neger hatte im See gebadet, war zu weit hinausgeschwommen und hatte sich mit letzter Kraft an einen Balken geklammert, der langsam dem Ufer zutrieb. Leider an das für Weiße reservierte. Er wurde mit Steinen bombardiert und ging unter. Man sollte solche Sachen nicht unnütz breittreten. Gebot nicht die Heilige Schrift, Sünden einfach zu vergeben? In Wahrheit war die Welt in Ordnung, nicht wahr? Es ging vorwärts, Wohlstand und Handel wuchsen. Die Herren des großen Geldes steckten ihre hilfreiche Hand nach Südamerika aus, wo noch viel Armut herrschte, und taten manches Gute, indem sie die Kupferminen übernahmen. Sie zerschnitten auch endlich die unfaire Wirtschaftsverbindung England-Japan und stiegen ihrerseits in das Geschäft mit China ein. Das nannten sie eine Tür aufstoßen. Offene Türen stieß man auch im Wracken Europa auf. Ford ging nach Köln, um den armen Deutschen Autos zu bauen. General Motors kaufte sich bei Opel ein. Alle waren zufrieden. Morgan, Rockefeller, Harding, Samuel Goldwyn, Louis Meyer, Al Capone und Mr. Babbitt. Als Harding 1923 unerwartet starb, wurde sein Schützling Calvin Coolidge 30. Präsident. Coolidge, einst ein unauffälliger Rechtsanwalt aus Massachusetts, war ein redlicher und kluger Mann. Er war mager. Tiefe Falten und Wellen durchzogen sein Gesicht. Mir gefiel er. Ich war damals ein Kind und sein Kopf war das erste Porträt, das zu zeichnen mir gelang. Deshalb. Er strahlte weder die vertrauenerweckende Behäbigkeit Hardings aus, noch die leicht irre Dynamik Teddy Roosevelts, noch den Blockhüttengeruch Old Hickory Jacksons. Er roch nach nichts. Nicht einmal nach Geld. Er hielt, was sein Vorname versprach. Er redete wenig, doch was er sagte, hatte Hand und Fuß. Zum Beispiel, in den letzten 150 Jahren hat unser Land mehr Fortschritte gemacht als die ganze Welt von Caesar bis Washington. Coolidge administrierte die USA von 1923 bis 1929. Er administrierte. Regieren oblag anderen. Das wusste er. Die Verbrechersyndikate waren ein Staat im Staate. Das wusste er auch. Das Leben war überall und zu jedem Zeitpunkt in Gefahr. Auch ohne Krieg. Er sah auch das. Ich halte ihn für so hellsichtig, dass er das nahe Erwachen ahnte und es nicht aus dem Fenster des Weißen Hauses mit ansehen wollte. Wenn Mellon im Havelock und Zylinder abends noch auf einen Sprung ins Weiße Haus kam, sah er den Präsidenten resigniert und so wenig zu Hause, als sei er schon beim Kofferpacken. Mellon, Coolidge, Schatzminister und nebenbei Bankier und Aluminiummilliardär, gehörte zu den wirklich Regierenden. »Ich komme gerade aus dem Konzert des Philadelphia Orchestra, Mr. President. Sie sollten sich nicht so vergraben. Ein großartiger Abend. Ich habe zum ersten Male Toscanini gehört. Er wird in der Met auch Verdi dirigieren. Anschließend kommt die ganze Wiener Staatsoper nach Boston. Ich sehe, wir kaufen in Europa fleißig Kultur ein.« »Jeder, wie er kann, Mr. President. Ich kann mir einen Dürer kaufen, während Dürer sich keinen Mellonschen Aluminiumtopf kaufen konnte. Ich sehe nicht ein, warum man mich, wäre ich Europäer, als einen legitimen Bewunderer Dürers bezeichnen würde. Und nun, als Amerikaner, bin ich ein Mann, der sich Kultur kauft. Kauft sich Krupp nicht ebenso Kultur? Schon möglich. Ist es interessant, Mellon?« »Sehr, Calvin. Und Sie sollten als Erster eine Neuigkeit erfahren. Ich werde die 21 alten Meister, die die Leningrader Eremitage abstoßen muss, en bloc kaufen. Ich zahle die 7 Millionen $. Für alte Bilder. Für Van Eyck, Raphael, Tizian, Rembrandt, für... Ich tausche Aluminiumpfannen gegen unsterbliche Werke. Und ich werde sie dem Staat schenken. Und... aus Steuergründen. Richtig. Und aus Eitelkeit, Calvin. Ich werde Ihnen ein Haus bauen, das Ihrer würdig ist. Eine Nationalgalerie in Washington. Das ist generös, Mellon. Ich merke, dass wir doch wohl in einer schönen Zeit leben. Ich werde versuchen, heute noch ein bisschen daran zu denken. Haben Sie gehört, was Herbert Hoover heute in der Wahlkampfrede gesagt hat? Nein. Hat er wirklich etwas gesagt und nicht nur gesprochen? Er hat gesagt, die USA seien im Begriff, die Armut endgültig abzuschaffen. Stellen Sie sich vor, er sagte tatsächlich, abschaffen. Mellon lachte. Hurra, das wird unser nächster Präsident, der Dritte. Der Dritte? Der Dritte, der unter mir regiert. Habe ich Sie geärgert, Calvin? Nicht im Mindesten, alter Freund. Hoover wurde es. Es ist nicht schwer zu erraten, wie der neue Präsident aussah. Vertrauenerweckend natürlich, behäbig, strahlend. Er sah nett aus. Summa summarum, er war ein honoriger Mann, wie man in Bonn sagen würde. Er war auch tatkräftig, was hauptsächlich darin bestand, dass er die regierende Hochfinanz unermüdlich, wenn auch wenig erfolgreich, bekniete. Und er war ein guter Organisator. Seine Worte von 1928 aber zeigen, dass er dem verblödenden Berufsoptimismus erlegen war, dem alle diejenigen so leicht zum Opfer fallen, die sich mit Sack und Pack in der Nähe der Kommandobrücke eines modernen Staatsschiffes niedergelassen haben. Während sich Coolidge, damals erst 57 Jahre alt, in seinem Haus in Cambridge im Rohrstuhl schaukelte, kam auf Hoover der ganze Kladderadatsch einer übersteigerten Wirtschaft zu. Anfangs schien diese Krise keine der ernstesten zu sein. Dennoch empfand man sofort Grauen. Hätschelkinder werden schneller nervös als Robinson Crusoes. Rückblickend ist sie ganz deutlich als Beginn der Krebserkrankung der amerikanischen Wirtschaft zu erkennen. Ja, eigentlich konnte man sogar schon das ferne Donnergrollen eines Krieges hören. Das amerikanische Produktionsvolumen überstieg seit langem die Bedürfnisse. Darin lag der Keim der Krise. Man hatte daher als neue, revolutionäre Erkenntnis die Maxime aufgestellt, dass nicht die Nachfrage das Angebot zu regeln hat, sondern das Angebot die Nachfrage. Auf gut Deutsch. Die Wirtschaft hatte nicht nur Waren zu produzieren, sondern auch Käufer. Die Bürger, diese Hammelherde, mussten verführt werden, ihr Geld für Dinge auszugeben, derer sie nicht bedurften. Der verführte Professor Unrat im Blauen Engel hat wenigstens die Entschuldigung der Natur. Der Konsumsklave hat gar keine. Natürlich sagte man das nicht offen, es hätte stutzig gemacht. Man sagte es kurz und zugleich nebulös bedeutend. Geld muss umlaufen. Das ist ein Satz, der alle flotten, modernen Menschen besticht. Würde er stimmen, so wäre das Perpetuum mobile erfunden. Würde er stimmen, so müsste es möglich sein, nach einer Suppe einen Fisch, nach einem Fisch ein Täubchen, nach einem Täubchen einen Schweinebraten, nach einem Schweinebraten einen Rehrücken, nach einem Rehrücken ein Kompott, nach einem Kompott einen Kuchen, nach einem Kuchen, werden Sie nicht ungeduldig, für die Wirtschaft ist das Musik, ein Schokoladenpudding, nach einem Pudding ein Fürst Pückler, als zu verkraften, während die Küche immer weiter auf Hochtouren läuft und dampft. Der undelikate Schluss. Der Zeitpunkt, sich zu übergeben, ist gekommen. Ist das so schwer einzusehen? Sind Wirtschaftler dumm? Auf jeden Fall sind Vollblutwirtschaftler high. Sie ähneln Trunkenen, die in jedem Nüchternen einen trübseligen Armleuchter sehen. Bitte legen Sie nun die 6. CD ein. CD Nummer 6. Die amerikanische Wirtschaft wäre schon früher in die Krise geraten, wenn sie nicht als dankbarstes Absatzgebiet Europa gehabt hätte. Aber Europa hatte sich nun 10 Jahre nach dem Kriege etwas erholt, war fleißig, weitaus genügsamer und produzierte selbst. Die amerikanische Getreide- und Fleischausfuhr sank rapide. Amerika blieb auf seiner hypertrophen Produktion sitzen. Die Farmer waren verzweifelt. 10 Jahre zuvor hatte der Scheffel Weizen noch fast $2 gebracht. Jetzt brachte er nur noch 40 Cent. Das russische Getreide begann, den europäischen Markt zu beliefern. Es war spottbillig. Die amerikanische Baumwolle fiel von 16 Cent pro Einheit auf 6 Cent. Die Landwirte, die im Vertrauen auf das immerwährende Paradies große Investitionen gemacht hatten, konnten nicht mehr abzahlen, rissen Kreditanstalten mit, die ihrerseits ohne Rückversicherung waren, bei Großbanken betteln gingen und abgewiesen wurden. 1400 Banken krachten. Handwerker gingen bankrott, Firmen, die Verpflichtungen hatten, machten die Tore zu. Sofort griff die Krankheit auf andere Gebiete über, die alte Leier. Eisenbahnpapiere sanken innerhalb von 3 Jahren von 600 auf 30, Industrieaktien von 200 auf 60. Da so gut wie jedes Unternehmen und jeder Mann durch Kredit- und Abzahlungsgeschäfte verschuldet war, wechselte das Volksvermögen in unvorstellbarem Maße seine Besitzer. Man schätzt auf 150 Milliarden Dollar, die in Noten oder auf dem Papier von einem zum anderen herumtorkelten. Wo sie zum Schluss landeten, muss ich Ihnen doch nicht sagen. 1930 lagen bereits 3 Millionen Arbeitslose auf der Straße. 3 Jahre später sollten es schon 15 Millionen sein. Amerikas Krise hatte den ganzen Welthandel durcheinandergebracht. Die Ausläufer des Erdbebens erreichten auch Europa. Alles geriet in Stocken. Jeder bremste, dass es knirschte. Zuerst wurden die Löhne gesenkt, dann wurde entlassen. Ende 1930 waren in Deutschland 4 Millionen Menschen arbeitslos. Die Amerikaner, immer nervöser, zogen private Investitionen aus Europa ab. Die Krise hatte nun gigantische Ausmaße erreicht. Mitte des Jahres 1931 versuchte Hoover, den europäischen Absatzmarkt zu sanieren, indem er einen Zahlungsaufschub der Reparationszinsen für Deutschland und aller Kreditzinsen für sämtliche Staaten Europas verkündete. Wie? Amerika verzichtete auf den Geldzufluss? Was Amerika hier tat, war, einem blutenden, blutstillende Watte auf die Wunde zu legen, um ihn sich als baldigen, literweisen Blutspender zu erhalten. Das Gesetz, unter dem Amerika im 20. Jahrhundert angetreten war, zwang den hypertrophen Koloss zu diesem Teufelskreis. Alle Welt sollte arbeiten und Geld verdienen, um in Amerika kaufen zu können. Und sie soll zugleich nicht arbeiten, sonst wird Amerika arbeitslos. So ist es in Wahrheit bis heute geblieben. Und so wird es bleiben, solange die USA existieren. Es gibt eine einzige Sache, die ihr Stegosaurier-Schicksal kurz aufhalten und die Uhr immer wieder zurückdrehen kann. Kriege. Wer das heute noch nicht sieht, ist ein Narr. Wer es auszusprechen wagt, wahrscheinlich auch. Amerika ist, wie wir gesehen haben, eine durch und durch friedliebende Nation und verdammt den Krieg. Aber es muss in jeden einsteigen. Coolidge hatte, als er abtrat, einen seltsamen Satz fallen lassen. Man werde ihn in der Not zurückrufen, doch er werde nicht kommen. Die Not war da. Hoover schüttete Arbeitslosenunterstützung mit vollen Händen aus. Er errichtete Volksküchen, vor denen die Verarmten Schlange standen. Er organisierte Wärmehallen im Winter. Er kaufte Weizen, Mais und Baumwolle auf Vorrat, bis die Magazine überquollen. Es half über die nächste Runde weiter nicht. Tatsächlich war Hoover mit seiner Weisheit am Ende. Er konnte nur hoffen, dass diese Krise wie eine Epidemie von selbst absterben würde. So war die Lage, als Amerika 1932 zur Wahl schritt. In einem Punkt hatte Coolidge sich geirrt. Man rief ihn nicht zurück. Hoover, im Vertrauen auf seine Integrität und seine bewiesene Tatkraft, hoffte, Präsident zu bleiben. Er hoffte vergeblich. Die Wähler hatten kein Vertrauen mehr. Sie hatten auch zu dem Kandidaten der Demokratischen Partei kein Vertrauen, aber er war wenigstens ein neuer Mann. Und er schien einen eisernen, echt amerikanischen Willen zu haben, denn er war gelähmt gewesen und hatte seinen Körper gezwungen, ihm wieder zu gehorchen. Auf Begleiter gestützt war er vor dem Volk erschienen, das lange Kinn energisch vorgeschoben, wie es Siegern über Krankheit und Tod eigen ist. Der neue Präsident, der im März 1933 sein Amt antrat, hieß Franklin Delano Roosevelt. Franklin D. Roosevelt erweckt zwei Assoziationen. Er war ein Verwandter des fantastischen Teddy und er war Demokrat, wie der Friedenspräsident Wilson. Wenn es eine Hypothek war, so fiel es zumindest niemand auf. Franklin Roosevelt wurde 1882 geboren. Er war also 51 Jahre alt, als er ins Weiße Haus einzog, in seinem Gefolge ein Brain Trust, eine Gehirnmannschaft. Etwas, was man noch nie erlebt hatte. Bisher war es immer so gewesen, dass die Präsidenten sich eingebildet hatten, selbst genug Gehirn für ihr Amt zu besitzen. Auch Franklin D. Roosevelt wollte keineswegs das Gegenteil demonstrieren. Diese Berufsdenker hatten lediglich die Funktion, die in einer Oper eine Balletteinlage hat. Das Singen besorgte er allein. Den Brain Trust hatte er aus seiner Zeit als Gouverneur aus New York mitgebracht. Was er noch aus New York mitbrachte, war ein Schlagwort. Es lautete New Deal. Das heißt wörtlich neues Karten ausgeben und bedeutete, schmeißt die alten Karten weg und lasst euch von Franklin Roosevelt neue geben. Vielleicht sind ein paar Joker darunter. In der Welt bekam New Deal bald den Klang von neuer Aufschwung, neuer Wohlstand, was also ganz und gar nicht drinsteckte. Der New Deal Roosevelts hatte so konfuse, widersprüchliche Ideen, dass er sofort scheiterte. Man kann nicht Produktion drosseln und zugleich Arbeitsplätze schaffen. Und man kann nicht einen freiwilligen Arbeitsdienst mit tatsächlich mehreren Millionen Jugendlichen zwecks Kultivierung von Land ins Leben rufen und gleichzeitig den Farmern Prämien für brachgelassene Felder zahlen. Dieser erste New Deal, es folgte bald ein zweiter, besserer, war angesichts einer solchen Ansammlung von Gehirnen ein erstaunlich taubes Ei, wo diese Genies nur so viel Unsinn hernehmen. Eine andere Tat Roosevelts des Jahres 1933 hatte eine weit größere Wirkung. Die Prohibition wurde ad acta gelegt. Jetzt also floss der Schnaps wieder und damit war es aus mit Al Capone und seinen Erben, oder? Die Hoffnung war genauso naiv wie der New Deal. Wenn man den Gärtnern die Rosenzucht wegnimmt, steigen sie auf Nelken um. Keiner geht in Pension. Die Überlegung für die großen Gangsterbosse war nur, auf welchem Feld konnte man weiterarbeiten? Und hier erwies sich nun der Brain Trust der Verbrecher als bedeutend erfindungsreicher als der von Roosevelt. Man stieg auf Rauschgift um. Marihuana und ein bisschen Morphium, das war nichts Neues. Nein, man dachte an das Stärkste, das Teuerste, das Beste, das Versklavendste, das es gab, an Heroin. Und es musste ein Kundenkreis geschaffen werden, der alle Vorstellungen überstieg. Es sollten Millionen abhängig werden. Denn nun war man nicht mehr auf die USA allein angewiesen. Jetzt war das Schlachtfeld die ganze Welt. Sie musste erobert werden. Nach dem amerikanischen Way of Life sollte nun der amerikanische Way of Death kommen. Sah es Roosevelt? Dumme Frage, für solche Kleinigkeiten war er zu groß. Sauerbruchs schneiden keine Hühneraugen. Wir müssen nun sehr vorsichtig und unvoreingenommen die Entwicklung der nächsten Jahre untersuchen. Es sind ja jene Jahre, die die Welt umstülpen sollten, was freilich noch niemand ahnte. Einen allerdings gab es, der schon alles kommen sah, Roosevelt. Er ahnte bereits die Auseinandersetzung mit Hitler. Die Enzyklopädie von Brockhaus setzt seinem Weitblick ein schönes Denkmal, in dem sie schreibt, den Aufstieg aggressiver, totalitärer Mächte beobachtete Roosevelt schon früh mit Sorge, sah sich aber nicht in der Lage, der neutralistischen Haltung der Öffentlichkeit entgegenzutreten. 1935 reagierte Roosevelt mit einem Ruck nach links, der seine Anziehungskraft auf die bisher benachteiligten Gruppen, Immigranten, Neger, Intellektuelle, noch erhöhte. Auch in England, das für Amerika politisch stets eine erhebliche Rolle spielte, gab es bereits einen weitblickenden Mann. Den Regierungsberater Lord Vansittart, der noch früher als Roosevelt und lange vor Hitlers Machtantritt die abscheuliche Rolle, die Deutschland im Völkerleben spielte, erkannt hatte und aufrichtig hasste. So ist es nicht verwunderlich, dass Roosevelt bereits im Oktober 1937, als wir in unserer bekannten Verblendung noch ahnungslos waren, den Krieg voraus und sogar auf Amerika zukommen sah. Er sprach es offen aus. Das Volk hörte seinen Präsidenten mit großer Verwunderung und ebenso großem Ärger, denn erst ein Jahr zuvor hatte der Kongress zur Beruhigung aller ein Gesetz verabschiedet, dass die USA in Kriegsfällen zu unbedingter und durch keine Allianzen zu ändernder Neutralität verpflichtete. Die Wirtschaft aber begriff. Tatsächlich kündigte sich hier aufs Wunderbarste aus dem Munde des energischen Präsidenten die Lösung des schwierigen Falles Krise an. Die Staatsschulden waren inzwischen von 16 auf 36 Milliarden Dollar gestiegen. Die Arbeitslosenzahl betrug immer noch 11 Millionen. Und nun prophezeite der Präsident einen großen Krieg. Konnte man da nicht verwundert die Hände zusammenschlagen, wie sich alles fügte? Nun bilden Sie sich, meine Freunde, aber bitte kein unfreundliches Urteil. Der Krieg fand in Amerika einstimmige Verdammung. Die Lösung der amerikanischen Wirtschaftsprobleme würde nur eine Begleiterscheinung werden, ein Nebenprodukt sozusagen. Der, der den Krieg vorbereitete, war einwandfrei Hitler. Er hatte schon die Maske fallen lassen, Österreich okkupiert und die Tschechoslowakei überfallen. Dazu seine gefährlichen Autarkiepläne, die Loslösung vom Dollar, sein Schlussstrich unter Versailles, sein Judenhass. Hier war ein Mann am Werk, der das Wasser des ruhigen Sees aufpeitschte. Im gleichen Jahr noch, 1937, begann die Aufrüstung Amerikas. Auf Antrag Roosevelts bewilligte der Kongress 1 Milliarde Dollar für das Heer und ebenso viel für die Kriegsflotte. Es war höchste Zeit, das bedrohte amerikanische Leben, wie Roosevelt sagte, zu schützen. Das Volk war hin und her gerissen. War Amerikas Leben wirklich bedroht? Europa lag so weit weg. Aber Roosevelt sang seine Arien aus dem Lautsprecher. Und die Zeitungen schrieben dasselbe. Und das waren Boys, die die Welt kannten. Das waren Männer, deren Meinung gedruckt wurde und in Millionen Exemplaren in die Welt ging. Denen konnte dieser Mensch in Berlin kein X für ein U vormachen. Ein ausgeprägter Infantilismus ließ die Amerikaner in einem Maße mediengläubig sein, dass alles nur noch eine Frage der Zeit war. Und so können wir im Vertrauen auf die Entwicklung das Kapitel der amerikanischen Wirtschaftskrise schließen. Die Karten waren in der Tat neu gemischt und ausgeteilt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Das Märchen von 1914, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Industrie war startbereit, es hätte losgehen können. Zur Enttäuschung Roosevelts gab es eine Verzögerung. In England hatte Neville Chamberlain die Regierung übernommen und mit Hitler konferiert, um den Frieden zu erhalten. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen. Die verbohrten englischen Historiker haben bis heute nicht begriffen, dass Chamberlain ihnen den Krieg gewonnen hat. Der Aufschub, die Verzögerung, war damals nicht das Unnützeste, sondern das Wertvollste, was die Alliierten sich wünschen konnten. Es ist geschichtlich erwiesen, dass 1937 das Rüstungspotenzial und die Vorbereitung Englands, Frankreichs und Polens noch so hoffnungslos zurücklagen, dass Hitler einen schnellen Krieg, der dann kein Weltkrieg geworden wäre, wahrscheinlich gewonnen hätte. Der gordische Knoten wurde durchgehauen, als Hitler am 1. September 1939, nachdem Polen das Ultimatum nicht beantwortet hatte, seine Panzer in Richtung Warschau in Bewegung setzte. Und die Alliierten, 3 Tage später, Deutschland den Krieg erklärten. Roosevelt begab sich ans Mikrofon und versicherte dem Volk, er könne jetzt beim besten Willen von keinem Amerikaner mehr verlangen, innerlich neutral zu bleiben, wie das Gesetz es eigentlich befahl. Die Amerikaner staunten über diese seltsame Absolution und verfluchten trotz bester Medienbearbeitung weiter den Krieg. Volk ist kurzsichtig, alte Geschichte. Mr. Babbitt war vielleicht eben erst zum Abteilungsleiter der großen Versicherung im 36. Stock des Broadway-Wolkenkratzers ernannt worden. Er saß jetzt in einem Glasverschlag, etwas erhöht über dem langen Saal, und sah auf 86 Stenotypistinnen an ihren Schreibmaschinen hinab. Er bezog jetzt $600 Gehalt im Monat und war vom Chevrolet auf einen Studebaker umgestiegen. Seine Frau war 1 Jahr lang beim Psychiater gewesen. Jetzt ist alles okay und sie erwartet das 2. Kind. Hoffen wir, dass es ein echter Junior wurde, ein ganzer Kerl und vor allem ein ganzer Amerikaner. Mr. Babbitt hatte keine sonderlich interessante politische Konzeption. Offen gestanden, keine andere als: Amerika ist das beste und freieste Land und die Amerikaner sind in Ordnung. Was er aber hatte, das war jetzt als Abteilungsleiter einen reservierten Parkplatz. Das Leben war schön. Roosevelt sollte bloß seine Finger von dem damned Polen lassen. Es war Sonntagmorgen und Harry Smith aus Canville bei Jackson Bridge im Staat Wyoming kehrte mit seiner Frau und seinem Sohn aus der Kirche zurück. Die Sonne schien, das Leben war schön. Nicht um viel Geld hätte Harry Smith mit einem Mann in dem stinkenden, lärmenden und verbrecherischen New York getauscht. Amerika war nicht dort, das wahre Amerika war hier. Die Smith grüßten nach rechts und nach links. Jedermann kannte sich in Canville. Die Gemeinde zählte schon 936 Seelen. Und ich will verdammt sein, pflegte Sheriff McGordon immer zu prophezeien, wenn wir nicht bis Xmas die 1000 erreicht haben, sofern uns das verdammte Europa nicht wieder in so ein verdammtes Schlamassel zieht wie 1916. Harry Smith war der gleichen Meinung. Er selbst war ja aus dem Schneider heraus. Aber sein Jimmy mit seinen 20 Jahren würde dran sein. Und das Vieh, was sollte aus dem Vieh werden? Und die Zapfstelle, die er noch nebenbei betrieb, konnte er dann gleich zumachen. Alles, was er aufgebaut hatte, angefangen mit einer Wellblechhütte, bis heute zu dem Haus und den Stallungen. Ihm war der Tag verdorben, wenn er sich vorstellte, Roosevelt könnte loslegen wie damals Wilson. Das nannten sie in Washington Politik. Sheriff McGordon sagte immer, Hitler sei ein Kriegsverbrecher. Aber lieber ein neuer Napoleon in Europa als Jimmy tot in Frankreich. Smith wünscht sich nichts sehnlicher, als in Ruhe gelassen zu werden. Ma'am Jane hatte den Truthahnbraten im Rohr. Vorher würde Harry sich noch einen eisigen Whisky eingießen, den man ja nun endlich wieder trinken durfte, und das Radio andrehen, um Musik zu hören. Er drehte das Radio an. Aber er hörte keine Musik, sondern Roosevelts Stimme, und sie klang verdammt, ausgesprochen verdammt beängstigend. Aber das musste man ihm lassen. Sehr patriotisch. Der Mann war okay. Im November 1939 beschloss der Kongress auf Antrag des Präsidenten, die im Gesetz verankerte Neutralität so weit zu umgehen, dass die USA mit voller Kraft die europäischen Alliierten mit Kriegsmaterial und notfalls mit Lebensmittel aus der amerikanischen Landwirtschaft versorgen konnten. Allerdings ging die Liebe nicht gar zu weit. Die Lieferungen mussten selbst abgeholt und vorher bezahlt werden. Falls dies über Kredit geschah, dann aber bitte nicht über Kredite des amerikanischen Staates. Ausgeschlossen. Ein halbes Jahr später stand fest, dass die Hilfe nichts nützte. Hitler hatte nach Polen auch Holland und Belgien überrannt, Frankreich besiegt und zur Kapitulation gezwungen. Churchill, der soeben Chamberlain abgelöst hatte, schrie um Hilfe. England befürchtete täglich die Invasion. Das half. Der Kongress ging von seinem Ausgeschlossen ab und bewilligte 37 Milliarden Dollar, um England mit Kriegsmaterial zu unterstützen. Er lieh, auch in Form einer Verpachtung, 50 Kriegsschiffe, und dann tat er etwas Unglaubliches. Er gab an die Flotte den Befehl, alle deutschen U-Boote und Kriegsschiffe zu versenken, sobald sie in Gewässern auftauchen sollten, die man als Schutzgürtel für die Verteidigung Amerikas betrachten müsse. Im Klartext hieß das, den Wasserweg zur Versorgung Englands. Die vierte Überrumpelung des Volkes war die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Es lag Roosevelt daran, alles möglichst schnell durchzupauken, um ein Zurück kaum noch möglich zu machen. Und so stellte er sich im Winter 1940 zum dritten Mal zur Wahl. Das war in der Geschichte der USA unerhört. Seit einst der Patriarch Washington eine dritte Präsidentschaft abgelehnt hatte, hatte niemand mehr gewagt, diese Überlieferung zu verletzen. Die Opposition gegen Roosevelt war stark. Ihre Führer trugen prominente Namen. Senator Taft aus Ohio, Senator Wandenberg aus Michigan und ein Gouverneur von New York. Sie führten nicht nur die geheiligte Tradition ins Feld, sie sprachen auch in einer Deutlichkeit aus, was sie von dem Menschen Roosevelt hielten. Sie warfen ihm eine Menge unschöner Eigenschaften vor: Wortbrüchigkeit, krankhaften Starrsinn, unglaubliche Vorurteile und Freundchenwirtschaft. Man warf ihm vor, sofort nach Amtsantritt und ohne jede Prüfung das bolschewistische Sowjetrussland diplomatisch anerkannt und als Beschützer der Unterdrückten bezeichnet zu haben, obwohl jedermann von den Schauprozessen, den tausendfachen Morden und den sibirischen Lagern gehört hatte. Man warf ihm vor, von den Verhältnissen in Europa keinen blassen Schimmer zu haben und auch keinen haben zu wollen. Es stand also sehr vieles gegen eine dritte Wahl. Eine Erhebung ergab, dass zu diesem Zeitpunkt fast 80% der Amerikaner gegen jede Beteiligung am Kriege waren. Aus einem einzigen Grunde wählte das Volk Franklin D. Roosevelt abermals zum Präsidenten. Den Grund umschreibt auf das Einfachste ein amerikanisches Sprichwort: Man darf das Pferd nicht mitten im Rennen wechseln. Das Rennen aber, und das hatte Roosevelt gewollt, lief bereits. Im November 1940 kam Molotow nach Berlin um Hitler ein Bündnis anzubieten. Er kam mit dem Eher eines Komplizen, der einem anderen anbietet, halbe-halbe zu machen. Was er als Preis für die wohlwollende Neutralität an Beute nach dem deutschen Siege forderte, quasi den halben Balkan, ließ Hitler die Zornesröte ins Gesicht steigen. Er ahnte nicht, dass Roosevelt später einen weit höheren Preis für Russlands Hilfe zu zahlen bereit war. Diese Stunde, meine Freunde, diese Stunde, in der Hitler Nein sagte, war die Schicksalsstunde Deutschlands, die Schicksalsstunde Europas und wahrscheinlich der ganzen Welt. Hier verlor Deutschland den Krieg, der Osten seine Freiheit, England sein Weltreich. Die Antwort an Stalin war der Einmarsch der deutschen Truppen in Russland am 22. Juni 1941. Roosevelt bebte, sein Russland, der Beschützer der Armen und Unterdrückten. Sofort nahm er Russland in den Leih- und Pachtvertrag auf und begann, ungeheure Mittel zur Kriegsführung nach Moskau zu pumpen. Vom Flugzeug und Jeep bis zur Konservenbüchse inklusive Öffner lebte bald die ganze russische Front von Roosevelt. Es störte ihn nicht, dass es dasselbe Russland war, das sich bei der Zerstückelung des besiegten Polens bereits seinen Beuteanteil genommen und 10.000 polnische Offiziere erschossen hatte. Nichts störte ihn. Keine kommunistische Diktatur, keine Morde, kein Imperialismus, nichts. Nur Deutschland. Ich versuche mir klarzumachen, mit welchen Gefühlen ich das schreibe. Ich glaube, mit gar keinen. Meine Gefühle für diese Zeit sind erstorben. Gut so. Ich lebe nicht mehr in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. Dann lebe ich wohl in der schmalen Gegenwart. Ja, das stimmt. Mir ist, als lebte ich zwischen Euphrat und Tigris. Nein, nein, ich meine nicht Skylla und Charybdis. Ich schreibe mit dem Herzen des biblischen Hesekiel. Das ist alles. Roosevelts Problem war, wie man in den Krieg eintreten konnte, ohne den ersten offenen Schritt zu tun. Das erfordert feinste Diplomatie. Das verlangt subtilste Staatskunst. Man hatte da schon eine Idee, aber es war zweifelhaft, ob Deutschland darauf hereinfallen würde. Der Plan war, nicht Deutschland selbst, sondern seinen Verbündeten Japan zu provozieren. Die Japaner hatten eben Korea und Mandschukuo besetzt. Weiß der Kuckuck, wo Mandschukuo lag? Aber es war eine Möglichkeit, sich einzumischen und ein Ultimatum zu stellen. Ultimaten sind immer gut. Sie zwingen den anderen, klein beizugeben oder mit den Fäusten loszugehen. Vielleicht gelang es, vielleicht ging Japan mit den Fäusten auf die USA los. Der Plan gelang. Japan, trotz der Warnung des erschrockenen Hitler, zog blank. Roosevelt war alle Sorgen enthoben. Der amerikanische Geheimdienst meldete die Absicht Japans, in den Morgenstunden des 7. Dezember, also in wenigen Tagen, einen vernichtenden Luftangriff auf die Pazifikflotte in Pearl Harbor zu unternehmen. Pearl Harbor auf Hawaii war vollgepfropft mit amerikanischen Kriegsschiffen, ein hochexplosiver Punkt auf der Landkarte. Immer präzisere Nachrichten liefen ein. Und als der 7. Dezember anbrach, kannte man, das ist inzwischen belegt, den japanischen Angriffsplan bis ins Detail. Was tat Roosevelt? Nichts. Pearl Harbor sollte sein Lusitania werden. Ein bisschen teurer allerdings. Alles lief wie am Schnürchen. Ohne Störung rasten die japanischen Flugzeuge heran und ohne Gegenwehr zu finden, ließen sie die Todeslast auf die amerikanischen Schiffe fallen. 8 Schlachtkreuzer sanken mit Mann und Maus. Die Lusitania hatte einst 128 Amerikaner das Leben gekostet. Roosevelts Pearl Harbor kostete 4.000 Tote. Nach dem Kriege hat es noch viele Jahre gedauert, bis die wahren Zusammenhänge herauskamen. Heute bestreiten sie nur noch hauptamtliche Geschichtskosmetiker. Amerika kochte vor Empörung. Von einer Stunde auf die andere verwandelte sich das herzensträge und geistesabwesende Volk in ein Volk von kurdischer Blutrache. Durch diesen unerhörten Angriff auf die friedlichen USA ergaben sich die nächsten Schritte von selbst. Und jeder Amerikaner war mit ganzem Herzen dabei. Roosevelt erklärte Japan den Krieg. Hitler war im Zugzwang. So wie Wien 1914 den Kaiser in den Krieg gerissen hatte, so riss nun der verhängnisvolle japanische Überfall Deutschland in den Krieg gegen die USA. Es war geschafft. Die Machtmittel, die die USA an die Fronten warfen, waren gigantisch. 290.000 Flugzeuge, 25.000 Panzer, 17 Millionen Gewehre, 300.000 Kanonen, 40 Milliarden Schuss Munition und Tausende von Schiffen und Truppen, die mit allem ausgerüstet waren, was sich denken ließ. Der Zweite Weltkrieg dauerte 6 Jahre. Ist das alles, was ich über diesen Krieg, der uns zur Schlachtbank geführt hat, zu sagen habe? Ja, das ist alles. Wovon sollte ich sprechen? Von den Schlachten? Von den Toten? Den Heldentaten? Den Ängsten? Den Tränen? Schmerzen und Tränen machen keine Geschichte. Vergessen Sie's. Die Göttin Clio ist kalt wie eine Hundeschnauze. Also, der Zweite Weltkrieg dauerte 6 Jahre. Es siegten das amerikanische Kriegsmaterial und das Corned Beef, der russische Winter und die unerschöpflichen Menschenmassen Moskaus, Lisa Meitner und Wilhelm Canaris. Seit Januar 1943, als Churchill und Roosevelt sich nach der Entscheidungsschlacht von Stalingrad in Casablanca trafen und verkündeten, bis zur bedingungslosen Kapitulation Deutschlands zu kämpfen, befand sich ganz Amerika schon im Siegesrausch. Ende des Jahres 1943 bekam Roosevelt zum ersten Mal den mythenumwobenen Stalin zu sehen. In Teheran standen sie sich Auge in Auge gegenüber. Das also war er, der Beschützer der Entrechteten, der Herrscher Russlands. Welch ein Koloss, welch ein lebendes Denkmal. Das Denkmal befand sich in keiner freundlichen Stimmung. Es forderte endlich die Invasion, den Fangstoß für Deutschland. Warum zögerte Amerika noch? Nein, es zögerte nun nicht mehr. 1944 landeten die Alliierten in Italien und in der Normandie. Viele Amerikaner sahen dabei erstmals die Heimat ihrer Väter wieder. Mit welchen Gefühlen? Ja, das war eine verdammte Frage. Daran musste man denken. Vor der Landung in Italien hielt US-General Patton daher eine Ansprache an seine Truppen. »Wenn wir jetzt landen, werden wir deutsche und italienische Soldaten vor uns haben, die anzugreifen und zu vernichten, wir die Ehre und das Privileg haben. Viele unter uns haben in ihren Adern deutsches oder italienisches Blut. Sie mögen sich erinnern, dass ihre Vorfahren die Freiheit so sehr liebten, dass sie ihr Land verließen und den Ozean überquerten in der Hoffnung, sie dort zu finden. Die Vorfahren der Leute, die wir nun töten werden, hatten nicht den Mut, ein solches Opfer zu bringen. Und deshalb fuhren sie fort, wie Sklaven zu leben. Von allen Ansprachen vor einer Schlacht gibt es in der Weltgeschichte keine, die so, Sie möchten sagen, gemein ist? Ja, auch, aber das ist uninteressant. Keine, die so erschreckend deutlich das böse Gewissen verrät. Und nun? Alle Scheinwerfer auf zum Finale. Jalta, Februar 1945. Der Krieg war gewiss eine Tragödie von antiker Größe, aber trotz allem Inferno noch erkennbar als Wutausbruch des Gottes Mars. Was in Jalta geschah, war ein grausiger Spuk. Dort auf der sonnigen Krim traf Roosevelt zum letzten Mal Stalin. Dass Churchill dabei sein durfte, war das Äußerste, was Roosevelt zugestand. Im Rausch der Allmacht, in der Stimmung eines Weltenrichters, fand er, dass er und Stalin genügt hätten. Seine Begleitung war entsetzt. Jedermann sah, dass der Präsident nicht mehr ganz klar war. Er hörte sich schon lange keinen seiner Experten mehr an und ließ alle Akten, die man ihm für Jalta erarbeitet hatte, unbeachtet liegen. Auf der Überfahrt hatte er die Zeit vor Hollywood-Filmen oder an Deck liegend und dösend verbracht. Er träumte, wie Arthur Conte aus Äußerungen nachgewiesen hat, von einer gemeinsamen Weltherrschaft durch ihn und Stalin. Augenzeugen berichten, dass er geradezu kindisch um die Liebe des bewunderten Stalin buhlte. »I like Uncle Joe, and it seems he likes me too.« Man möchte es nicht glauben, dass dieses senile Betteln um Liebe und Ruhm die Grundstimmung des mächtigsten Mannes der Welt war, der im Begriff stand, diktatorisch und vollständig gefühllos über fremde Völker zu verfügen. Es gibt heute keinen Zweifel mehr. Er war, wie später eine französische Zeitung schrieb, in einen sanften Irrsinn gerutscht. Stalin hörte sich ein Weilchen sein Salbadern an, dann schritt er zur Tagesordnung. Sofort nahm auch Roosevelt die Pose des harten Realisten an. Während sie noch das erste Glas hoben, präsentierte er aus dem Stegreif Stalin die Idee, 50.000 deutsche Offiziere erschießen zu lassen und brachte einen Toast darauf aus. Onkel Joe lächelte. »Sie werden etwas vermissen, in der Tat. Hier vermisst man, dass Churchill aufstand und nach Hause fuhr. Er tat es nicht. Er protestierte ein bisschen. Aber er blieb sitzen und wurde damit zum Komplizen. Von Polen, für dessen Unversehrtheit man gekämpft hatte? Von all diesen Idealen war nicht mehr die Rede. Stalin diktierte. Für ein Linsengericht erwarb er die Herrschaft über Osteuropa, über den halben Balkan und über die Mongolei. Er verschob mit seiner starken Hand Polen nach Westen wie eine leblose Schachfigur und schnitt Deutschland mitten durchs Herz. Dann streckte er dem Amerikaner die Hand hin und versprach, Japan pro forma noch den Krieg zu erklären. Das war der Topf voll Linsen, den Roosevelt nach Hause brachte. Er fuhr nach Amerika zurück in einem Zustand der Verzückung. Die Saat von Jalta würde der ewige Friede auf Erden sein und er selbst dereinst ein Mythos. Franklin Delano Roosevelt erlitt das Ende jenes anderen amerikanischen Kriegspräsidenten Wilsons, der vor sich hin dämmernd verschied. Er starb am 12. April 1945. 18 Tage später folgte ihm Adolf Hitler auf dem Weg zum ewigen Richter. Der 30-jährige Krieg gegen Deutschland war aus. Die Amerikaner drüben haben wahrscheinlich nicht sehr viel von der europäischen Tragödie erfahren. Natürlich legten die Zeitungen jeden Morgen zum Frühstück die neuesten Nachrichten neben das Butterbrot, den Selbstmord Görings zum Beispiel, oder die Erhängung der Kriegsverbrecher, recht so. Haben Sie auch gewusst, dass amerikanische Soldaten den alten Ezra Pound, ihren großen Dichter, als Kollaborateur auf dem Marktplatz von Pisa in einem Käfig ausstellten? Nein, recht so. Hätten Sie dabei an Sitting Bull gedacht? Nein, recht so. Sie wünschten die letzten 5 Jahre zum Teufel und machten sich auf die Socken, um nachzusehen, wie es mit ihrem Job stand. Und sie gingen zum nächsten Drugstore und ließen Care-Pakete nach Deutschland senden, teils, weil sie dort Verwandte hatten, teils, weil sie gute Menschen sein wollten. Von den makabren Plänen, die in der Schublade Henry Morgenthaus lagen, wurde keiner verwirklicht. Denn inzwischen war ein neuer Mann, ein nüchterner Typ, zur Regierung gekommen, Harry Truman, der Vizepräsident. Ich höre immer wieder, er sei kein übler Präsident gewesen. Er habe sich von Russland distanziert. Er habe das Leben auch in Europa schnell normalisiert. Er habe die Gründung Israels protegiert. Und er habe Deutschland geschont, soweit er konnte, in der richtigen Erkenntnis, dass ein ruiniertes Deutschland ein sehr unbefriedigender Kunde sein würde. Truman war ein im bekannten Sinne liberaler, duldsamer Mensch. Er duldete, dass durch Waffengewalt und mit einigen Millionen Toten ein zweites kommunistisches Riesenreich entstand. Als General MacArthur, hervorragender Flegel, aber realistisch, nach China gehen und Mao schlagen wollte, winkte er ab. Nein, nein, bitte nicht schlagen, nicht wir. Er stellte auch die Hilfe an Chiang Kai-shek ein. So sehr liebte er den Frieden. Und als der sprichwörtliche böse Nachbar ihn zwang, doch noch einmal Krieg in Korea zu führen, drang sein gutes Herz abermals durch. Nach 3 Jahren einigte man sich mit dem kommunistischen Nordkorea halbe-halbe. Hier kann man eine ganz merkwürdige Beobachtung machen. Von nun an traut Amerika, gleichgültig unter welchem Präsidenten, sich nicht mehr einen Krieg, in den es sich einmischt, zu Ende zu führen. Es ist der Gefangene seiner eigenen Phrasen geworden. Es hat den deutlichen Anschein der Furcht. Furcht vor einer Niederlage wäre zu verstehen, aber es handelt sich ganz offensichtlich um die Furcht vor einem Sieg. Ein wahrhaft guter Staat hat weder zu verlieren noch zu siegen. Er hat ganz einfach gut zu sein. Warum? Ich verstehe es sehr gut. Ich glaube, dass Amerika an Vergangenheitsbewältigung leidet. Es gibt nur 2 Nationen in der Welt, die sich diese Verpflichtung einbilden und sich entsprechend idiotisch benehmen. Wir und die USA. Wir, weil wir so schlecht sind, Amerika, weil es so gut ist. Der einfache Mann hat keinen Teil daran, weder im deutschen noch im amerikanischen Volk. Ich bezweifle, dass Mr. Babbitt das, was in der Welt geschah, überhaupt realisierte. Ein von der Geschichte im Schnellverfahren galvanisiertes Volk wie das amerikanische ist gegen Weltschmerz und Weltfreude gefeit. Es sieht sein enges Leben in einer ganz anderen Dimension als das der übrigen Welt. Auch Lachen und Weinen werden Gebrauchsgüter. Es ist schier unfassbar, was es alles hinter sich getrampelt hat in kürzester Zeit und in einem Tempo, das man kaum nachkommt. Es gibt wohl Narben im Gesicht des Einzelnen, aber keine im Gesicht des Volkes, das immer noch glatt wie ein Kinderpopo ist. Wie hatte Roosevelt am Tag der Nationen gesagt: Gott der Freien, wir geloben unser Herz und unser Leben der Sache der gesamten freien Menschheit. Unsere Erde ist nur ein kleiner Stern im großen Universum, doch wir können, so wir wollen, aus ihr einen Planeten machen, der vom Kriege nie mehr heimgesucht und von Furcht verschont ist. In diesem Glauben lasst uns marschieren auf die saubere Welt zu. Amen. Das ist schön. Direkt poetisch. Ach ja, beinahe hätte ich noch etwas vergessen. Es war Truman, der, entgegen dem Rat der Generäle, die ersten Atombomben auf ein Land werfen ließ, das bereits in Kapitulationsverhandlungen stand. Die Bombe von Hiroshima tötete 92.000 Menschen und verstümmelte 37.000. Die Bombe auf Nagasaki tötete 40.000 und verstümmelte 60.000. Nun stehen wir bereits in unserer eigenen Zeit. Für die Amerikaner zerfällt die Welt heute in 2 Teile. Da gibt es die schlechten Völker, die erzogen werden müssen, und es gibt die anderen, die so gut sein wollen wie wir, um es wörtlich zu zitieren. Wir Deutsche haben es geschafft, wir sitzen im guten Zug. Vor uns die D-Zug-Lokomotive USA, mit der es Volldampf voraus in den Fortschritt geht. Von allen europäischen Waggons ist unserer der vorderste. Wir sind Amerikas liebstes Kind, da darf uns nichts irre machen. Was wir sind und wie wir sind, das danken wir ihm. Seit 30 Jahren wachen wir mit Amerika auf und gehen mit Amerika zu Bett. Es war zuerst unser Bezwinger, dann unser Richter und Henker, dann unser Umerzieher, unser Sittenpapst, unser Evangelist. Seit 30 Jahren sehen wir Amerika als Schlichter, als Gouvernante der Völker, als guten Hirten, als Verführer, als Anstifter und Kriegsächter, als Entspanner und größten Waffenlieferanten der Welt, als Heilsapostel der Rassen und als Rassenhasser im eigenen Land, als Erfinder der Lebensqualität und als Erfinder der tödlichsten Waffen. Als Erfinder des Salk-Serums und des Napalm. Als Erfinder der Jeans als Gesinnung. Und der Sterbehilfe für $7,50 pro Stunde, des Instant-Cafés und der Instant-Historie. Als Menschenrechtler mit erhobenem Zeigefinger und als Marschierer durch Milai mit erhobener Maschinenpistole. Als Kornkammer Russlands und Verfechter von Sanktionen gegen Rhodesien, als lästigen Vater der Bürger und als verzeihende Mutter der Verbrecher, als Retter der Menschheit und als Ausplünderer der Erde. Amerika ist zum Albtraum der Welt geworden. Toynbee. Wir haben alles miterlebt, Schönes und Scheußliches, Kämpfe und Kriege irgendwo. Wie viele waren es? Konferenzen, die alle unnütz waren. Pläne und Vorsätze, die nie verwirklicht wurden. Verbrechen, Rauschgift, Menschenraub, als tägliches Brot. Und immer wieder reden, reden, reden. Von einer besseren Zukunft, von Frieden und Gerechtigkeit. Und was wir vergessen haben, liegt in den Archiven auf Hunderttausenden von Seiten begraben, Staub. Womit waren die Jahrzehnte eigentlich gefüllt? Ging uns nicht in Wahrheit eines wie das andere hin? Ist es ein Zeichen von Friedensjahren? Denn es waren doch für uns Friedensjahre, oder? Natürlich, da war die Invasion auf Kuba. Wann war das doch gleich? Dann war Vietnam. Wann war das doch gleich? Und da waren die Weltraumflüge und die Landung auf dem Mond. Eisenhower war eine Zeit lang da, dann Kennedy. Es gab einen Johnson statt Marilyn Monroe, was viel stilvoller gewesen und auch besser im Gedächtnis geblieben wäre. Dann kam ein Mann namens Nixon und einer namens Ford. Sie machten ja, was machten sie? Hat Washington nicht aufgehört zu regieren? So wie Senatus Populusque Romanus aufgehört hatte, Weltgeschichte zu machen, als Spätrom vor Kraft und Macht zu strotzen schien? Gewiss, die Adresse für Staatsgeschäfte ist für die westliche Welt immer noch Washington, aber es ist eine Deckadresse für Provinzler. Eingeweihte richten ihre Briefe gleich nach New York. Es wäre Blindheit, nicht zu sehen, dass jetzt alles von dort erledigt wird. Und das Gesetz der Wall Street ist nicht politisch, es ist merkantil. So kommt es, dass man in keinem Schritt Amerikas mehr die Politik herausleuchten sieht. Die Parteien sind eine Farce. Die Programme sind eine Farce. Die UNO ist eine Farce. Die Kriege Amerikas sind eine Farce. Amerika hat keine Überzeugung mehr. Dies alles würde das impotente Dahinfließen der Jahre nicht stören, wäre die ganze Erde auf dem gleichen Wege der politischen Vergreisung, wäre die Unpolitik der USA, ihr Narzissmus, ihr perfider Geldrausch ohne weltanschaulichen hochpolitischen Gegenspieler. Aber die Katastrophe ist, dieser Gegenspieler ist da. Es ist die kommunistische Welt. Der Kommunismus ist heute das einzige noch hochpolitisch weltanschauliche Gefüge. Der tiefere Grund, warum der Kommunismus das letzte politische Dynamit ist, liegt darin, dass er eben keine Partei ist. Der Kommunismus ist ein religiöses Bekenntnis. Die Sorglosigkeit der Hochfinanz wird daher tödlich ausgehen, wie die Sorglosigkeit Roms vor der Lehre des Christentums tödlich ausging. Und genau wie alle anderen Religionen ein Wenn eingebaut haben, erst wenn wir tot sind, werden wir im Paradiese leben, hat sich auch die kommunistische Lehre abgesichert. Erst wenn die ganze Erde kommunistisch ist, werden wir im Paradiese leben. Gläubige sind unbelehrbar. Die Leiden Unschuldiger in der Inquisition haben damals nicht den Glauben an einen gütigen Gott erschüttert. Die Leiden in den bereits kommunistischen Staaten tun es auch nicht. Gerade darin liegt die Macht. So war die Situation in den 50er Jahren, als die USA einen Schritt taten, der sie für die nächsten 100 Jahre aller Sorgen beheben sollte. Selbstredend war der Schritt nicht politisch, obwohl er sich das Mäntelchen der Politik umhängte, sondern wirtschaftlicher Natur. Industrie und Geldwirtschaft hatten in den Staaten gigantische Ausmaße angenommen. Eine Weiterentwicklung, die ja die Bibel der Wirtschaft lehrt, war einfach nicht denkbar. Man kann mit dem nötigen Druck jemandem ein fünftes Auto pro Jahr und eine 20. Flasche Coca-Cola pro Tag aufzwingen. aber niemand wird sich privat ein Bombengeschwader oder einen Staudamm zulegen. Es ging um das ganz große Geschäft. Die Hochfinanz sah sich noch einmal gründlich den Atlas an. Was er zeigte, waren zahllose bunte Flecken auf den Karten Afrikas, Asiens und Polynesiens. Alle diese Länder dort besaßen noch keinen Staudamm und kein Bombengeschwader. Leider besagte die Buntheit der Flecken, dass diese Gebiete unter der Hoheit europäischer Staaten standen. Aus dieser Erkenntnis leitete sich für die amerikanische Hochfinanz ab, dass die Lösung des Problems eine zweistufige sein müsste. Es galt als erstes, die Schalmei zu blasen für die Befreiung der Kolonien. Die ganze Schar der verschwiemelten Gesundbeter, Presse, Soziologie, Rundfunk und Kirche, stellte sich sofort in den Dienst dieser moralisierenden Idee. Bald schlug sich die westliche Hammelherde zerknirscht an die Brust. Es dauerte nur wenige Jahre, da gab es keine Kolonien mehr. Der Zustand, in dem diese dritte Welt, Name ist alles, Gefühl ist Schall und Rauch, durch die überstürzte Abwerfung der Ketten geriet, war schlimm. Stammeskämpfe, Aufstände, Hass und Streit um die Macht ruinierten sie, machten sie ausgebrannt und hilflos. Für ganze Volksverbände kam im Gewand der Freiheit der Tod. Untereinander waren die Farbigen brutaler als jemals ihre weißen Herren. Der Wall Street traten die Tränen in die Augen. Es galt, Teil 2 des großen Planes aus der Tasche zu ziehen. Er war von verblüffender Einfachheit. Alle Industriestaaten der Erde sollten auf lange Sicht und immer aufs Neue den unterentwickelten Ländern Geld geben, um die armen, befreiten Völker auf das Niveau der europäischen zu heben. Eine einmalige Idee. Bis auf den heutigen Tag habe ich das Staunen nicht verwunden. Dass Millionen von Weißen dazu mit dem Kopf nicken und sich gehorsam diesen Mühlstein um den Hals hängen lassen. Den Skorbut von Völkern heilen, gut. Ihren Hunger stillen, sehr gut. Ihr Leben sichern, hervorragend. Aber zu verlangen, dass die Supermärkte allen Kramläden der Welt das Geld geben, damit sie auch Supermarkt werden, das ist der Ruin. Die Idee der Entwicklungshilfe, den Europäern mit der weinerlichsten Nächstenliebe der Heiligen der letzten Tage vorgetragen, wurde ein Senkrechtstarter. Ich erinnere mich noch deutlich des Tages, an dem aus heiterem Himmel und ohne Vorwarnung der damalige Bundespräsident Lübcke das Wort Entwicklungshilfe wie eine Brandfackel in das Stroh der führenden Köpfe schleuderte. Es gibt eine hypnotische Anfälligkeit, vor der einem die Hände mutlos heruntersinken. Wie die Wall Street befahl, verschenken wir nun Milliarden und Milliarden an die, die die erbittertsten Feinde der Weißen und skrupellos rassistisch sind. Ich sage schenken, denn nur ein Phantast kann glauben, dass ein Idi Amin oder Angola ihre Schulden jemals zurückzahlen werden. Die Regierungen der zahlenden Länder rechtfertigen die verschleuderten Steuergelder damit, dass Entwicklungshilfe stets auch Arbeits- und Lieferaufträge bringe, und damit Arbeit und Brot. Hier kapituliere ich endgültig. Wäre der Effekt nicht absolut der gleiche, wenn der Staat die Steuermillionen sofort und ohne den Umweg über Afrika direkt der heimatlichen Industrie gäbe? Aber etwas anderes ergibt scheinbar keinen Sinn. Warum hat die Wall Street das ganze Unternehmen weltweit gestartet? Was hat sie davon, wenn zum Beispiel Deutschland Geld an Zaire gibt und Zaire es für deutsche Industrielieferungen wieder zurückgibt? In der Tat, davon hat sie gar nichts. Und es sollte auch nicht dabei bleiben. Zum dritten Mal wurde die Propagandamaschine in Gang gesetzt. Wieder triefte die Begründung von Humanität. Rein zweiseitige Abkommen seien aus politischen und ökonomischen Gründen zwar gut für das Geberland, entsprechen aber nicht den Interessen der Entwicklungsländer. Die Entwicklungsländer müssen unter konkurrierenden Angeboten das günstigste wählen können. Muss ich Ihnen das noch kommentieren? Die Beschenkten müssen wählen können, ob sie unser Geld wieder an uns oder lieber Amerika zufließen lassen möchten. So ist es tatsächlich gekommen. Amerika gründete internationale Organisationen, die jetzt die Verteilung übernehmen. Die USA schienen am Ziel. Aber es gab ein böses Erwachen. Plötzlich flammten neue Revolutionen und Bürgerkriege in den befreiten Ländern auf. Präsidenten wurden gestürzt, flohen mit der Kasse in die Schweiz oder wurden abgeschlachtet. Nach blutigen Gemetzeln verwandelten sich quasi über Nacht die Staaten in rote Diktaturen. Alles hatte Amerika geliefert, vom Bomber bis zum Kühlschrank, nur eines nicht, einen Inhalt, eine Fahne. Blechseelen können das entbehren, Naturkinder nicht. Es gab nur eine Macht, die im Besitz einer Fahne war, Russland. Durch Missionare, wie einst die Christen, gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker, brachten sie, während Amerika hökerte, ihren Glauben zu den sehnsüchtigen Völkern und, wenn es nicht anders ging, durch das Schwert, auch wie einst die Christen. Mit dem Schwert durchhieben sie die Nabelschnur zur westlichen Welt. Asien und Afrika brennen an allen Ecken und Enden. Die Narren, die glaubten, Weltpolitik ohne Politik machen zu können, haben die Schlacht verloren. Die Geschichte der USA ist zu Ende. Was ist das, was ich noch schreibe? Mein Schwanengesang? Ach, Sie wissen nun wieder nicht, was das traurige Wort bedeutet. Ich lese es Ihnen aus Meyers Lexikon vor und der Einfachheit halber, nehmen Sie an, dass ich wie Sie dabei lächle. Der Schwan hat eine laute, besonders aus der Ferne wohlklingende Stimme, die er auch im Flug und in der Not, wenn ihm das Eis den Zugang zu seiner Nahrung verschließt und er nicht mehr die Kraft zum Weiterziehen hat, anhaltend hören lässt, oft bis zu seinem Tode. Wenn er wirklich sterbend noch singt, so schauerlich es ist, sei sein Tod gepriesen. Ich wünschte, ich könnte ihn haben. Wie aber, wenn wir seine Stimme nur nicht verstehen, wenn er nicht singt, sondern schreit? Es ist traurig für ein Tier, die Welt verlassen zu müssen. Seine Welt, den See, die Wiesen, die Wälder, die Gräser, die aufgehende Sonne, die Panstage, die lautlosen Nächte im Schilf, die ewig gleiche Welt, so klein, aber im Gleichklang mit dem Universum und so gehorsam wie ein Echo. Und wir? Unsere Welt? Was ist in unseren Händen geblieben? Was können wir unseren Vätern antworten, wenn sie fragen, was wir mit dem Erbe des 19. Jahrhunderts, des perikleischen Zeitalters getan haben? Was halten wir in Händen? Wir haben alles vertan, was uns ein guter Gott gegeben hat. Heute haben wir nicht einmal mehr den Frieden der ärmsten Kreatur. Es ist alles kaputt in unserem Herzen. Es schlägt wie rasend, aber es ist leer. Die Sehnsucht nach Heimkehr an das Herz der großen Mutter ist erloschen. Wir sind einsamer als der Schwan. Unsere Kehle ist zugeschnürt. Es ist alles kaputt. Verzeiht uns. Wer? Wer soll uns verzeihen? Der Glaube ist kaputt. Niemand hat mehr die Inbrunst, die zu einem verzeihenden Gott, irgendeinem Gott, will. Und nirgends mehr ist ein Gott, der zu uns will. Haben Sie vergessen, was geschehen ist? So schnell vergessen, dass Sie unter dem Altar gelacht haben, dass Sie geschrien, getobt und gehöhnt haben, den Priester bespuckt und den Papst in die Gosse gezogen haben? Haben Sie vergessen, dass der Stellvertreter Gottes nicht mehr wagt, die Frevler zu exkommunizieren, weil niemand mehr gehorcht? Dass er die Massenmörder, wenn sie nur einen goldenen Stern an der Brust oder eine Leopardenkappe auf dem schwarzen Kopf tragen, empfängt und mit seinem Segen entlässt? Auf dem Petersplatz stehen die Reisenden, zücken die Kameras und klatschen dem weinerlichen Papst Paul VI. Zu, wie einem Schauspieler in Amerikas Reißer, Jesus Christus Superstar. Darüber weint er nicht. Er weint, dass sich die Priester unter seinen Augen verheiraten, dass es Gefängnisse auf der Welt gibt, dass niemand mehr im Zeitalter der Weltraumflüge an die leibhaftige Himmelfahrt Mariae in Kleidern und Schuhen glaubt, dass die Schulmädchen, die zu ihm hinauf fotografieren, die Pille kauen, wie einen Bonbon, und ihre Leibesfrucht töten. Sie tragen kurze Jesus-Jeans, die über den runden Backen mit dem Satz werben: Wer mich liebt, der folgt mir nach. Amerika? Hatte schon Clemenceau gegiftet. Das ist die Entwicklung von der Barbarei zur Dekadenz ohne den Umweg über die Kultur. Sieht das der Greis da oben? Fällt niemand mehr aus mystischem Schauer auf die Knie? Niemand. Seht, er hat keinen Blitz mehr. Er hat keinen Bann mehr in der Hand. Vielleicht ist schon der große Zerstörer, der Antichrist, gekommen, von dem Paulus sagt, wir werden ihn erkennen als den Gesetzlosen, den Lügenden, den, der den Gottesdienst umstoßen wird, den, der Großes zu sinnen vorgeben, aber Verderben bringen wird. Na, come on. Was soll noch zerstört werden? Wir glauben nicht mehr. Wir zahlen nur noch die Rückversicherungspolice. Wir haben den Antichrist überrundet. Wir haben ihn beschissen. Aber die Police bleibt, Freunde, ruhig Blut, die Police bleibt, solange wir nichts Besseres haben. Was halten wir in den Händen? Scherben. Es ist alles kaputt, was uns die Ewigkeit fühlen ließ. Alles, was das Rasen der Uhr aufhielt und uns ahnen ließ, nicht verloren in der Vergänglichkeit zu sein. Die Stille in uns ist vernichtet. Wir flüchten vor ihr. Wir können sie nicht lange ertragen. Wir werden krank in ihr. Wir laufen und fahren und lärmen und fliehen. Unser Leben ist eine einzige große Angst und Besorgnis geworden, wie ein immer noch einmal prolongierter Wechsel. Wie lange noch? Unser Leben ist vergiftet. Unser Atmen ist vergiftet. In der Luft ist bereits der Tod. Im Wasser ist der Tod. Die Erde ist verseucht. Wir atmen den langsamen Tod, wir trinken ihn. Nicht davon sprechen, Freunde, hört ihr nicht davon sprechen, seid brav. Sind die Türen verriegelt? Sind die Gitter vor den Fenstern? Ist der Alarm eingeschaltet? Die Banden sind wieder unterwegs, die Todmacher. Geht nicht mehr in der Dämmerung aus dem Hause. Geht nicht durch die Bahnschächte, geht nicht durch einsame Straßen. Sie töten für ein 5-Mark-Stück. Sie töten, weil sie sich langweilen. Oder weil das gute Fressen sie drückt. Oder weil die Hoden drücken. Sie töten schon, weil es ihnen Freude bereitet, uns fallen zu sehen. Wir müssen lernen, mit dem amerikanischen Way of Life zu leben. In den USA geschehen jährlich 100.000 Morde. 5 Millionen Amerikaner werden in jedem Jahr Opfer eines Verbrechens. So pulsen die Städte von modernem Leben. Geht hin, wohin ihr wollt. In Rio wird alle 8 Stunden ein Mensch umgebracht, in einem Jahr über 1.000. Geh hin, wohin du willst, aber geh schnell und nicht durch einsame Straßen. Sie überfallen die Alten und quälen die Jungen. Habe Angst um dein Kind. Sie überfallen Banken und nehmen Geiseln. Sie ketten sie in Kellern an elektrische Leitungen oder fesseln sie in Kisten und lassen sie ersticken, täglich und zu jeder Stunde. Werft euch zu Boden, wenn die Maschinenpistolen auf der Straße losgehen. Springt aus dem Wagen und rettet euch, wenn die Fluchtautos ankommen mit den Ungeheuern, mit den Söhnen von Pastoren am Steuer und den Kommunardenmädchen mit dem Revolver neben sich. Sie verhängen den Tod, aber über sie wird kein Tod verhängt. Der Staat tötet keinen mehr. Mörder müssen leben, auch wenn wir sterben müssen. Seht nicht hin, sprecht nicht darüber, denkt nicht daran. Freut euch des Lebens. Ihr lebt doch noch? Natürlich, ich spreche ja zu Lebenden. Kommen Sie, meine Dame, kommen Sie, mein Herr. Zeigen Sie es unseren Vätern, dass das Leben lebenswert ist. Zeigen Sie ihnen, dass es für sie kein Eis gibt, das ihnen den Zugang zu ihrer Nahrung verschließt. Es hat zu allen Zeiten Böses gegeben. Bravo, gut geantwortet. Zeigt her eure Füßchen, zeigt her eure Schuhe. Zeigt her eure prallen Hintern, zeigt her euer Auto, zeigt her euer Bankkonto. Was noch? Euch fällt nichts mehr ein? Vergesst nicht Teneriffa und Bangkok. Was noch? Das Bundesverdienstkreuz. Was noch, ihr toten Seelen? Welche Töne, nicht wahr? Wie hasserfüllt ich spreche, wie? Ja, ich bin nicht euer Freund. Ich bin nicht aller Freund. Ich sagte, Ich schriebe Geschichte mit dem Herzen Hesekiels. Wahr. Aber an der Gegenwart ersticke ich fast. Doch was sollen wir tun? Ich sage wir. Gehören Sie, mein Freund, überhaupt zu mir? Wann haben Sie zum letzten Mal vor Entzücken und Andacht die Hände gefaltet? Als Kind unter dem Weihnachtsbaum? Und dann? Wann haben Sie seitdem im Geiste noch einmal den Lindenbaum am Brunnen vor dem Tore gesehen? Oder geglaubt, das Rauschen des Flügelschlages der 5 wilden Schwäne oder das Knarren des Mühlrades in einem kühlen Grunde zu hören? Und dies: verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Dringt es noch bis zu Ihrem Herzen? Sind Sie 100-mal in Ihrem Leben vor den Wundern der Schönheit fast erstorben? Vor dem blühenden Mohn? Vor dem Rufen der Amsel? Vor der Matthäuspassion? Vor dem Grünewaldaltar? Vor der Pavlova? Vor dem Erechtheion? Vor dem Sonnenaufgang? Dann, armer Freund, sind Sie ein Verlorener und Verratener wie ich und in Stunden der Besinnung ein Verzweifelter wie ich. Aber sagen Sie es niemand, Sie wären ein Gelächter. Denn Sie müssen wissen, dass wir unsere Väter und alles, was Sie liebten, weit hinter uns gelassen haben und dass die heutige Welt dicht vor dem Paradies steht. Aber denken Sie an das Wort von Novalis. Noch hat jeder, der vorgab, das Paradies auf Erden zu errichten, die Hölle geschaffen. 5000 Jugendliche starben in einem Jahr in Amerika, indem sie sich mit Heroin zu Tode spritzten. 30 in einem Monat in Deutschland. Die größte Verbrecherorganisation der Welt, die Rauschgiftverkäufer, sind fieberhaft an der Arbeit. Sie gehen in die Schulen, in die Lehrlingsheime, in die verlotterten Universitäten. In einem Quartier in San Francisco vegetieren heute 35.000 Süchtige. Menschlicher Müll. Von den Dealers zum Tode verurteilt. Alle 24 Stunden wird ein Mensch geraubt. Jede 60 Minuten ein Mensch getötet. In jedem Jahr stirbt in Deutschland eine Kleinstadt auf den Straßen. In den USA hat man Krankenhäuser errichtet, in denen die fernsehgeschädigten Kinder zu Hunderten gerettet werden sollen. Jene modernen Wesen, die während ihrer Kinderjahre 15.000 Stunden vor dem strahlenden Apparat sitzen und gierig 18.000 Mord- und Grauenfilme aus 10 Kanälen in sich aufsaugen. Öltanker versinken im Meer und verjauchen das Wasser. Giftschiffe versinken im Meer und töten alles Leben. Das Todeskarussell dreht sich schneller und schneller. Atomreaktoren übersäen die Erde wie Pestpusteln. Es ist ein Wettrennen hinter dem Wahn geworden. Sie salbadern von Unabhängigkeit vom Öl und rennen auch noch in die Abhängigkeit vom Uran. Sie machen aus Deutschland ein Minenfeld. Vor jedem Attentat auf diese Todesmeiler, vor jedem Zufall, vor jeder Bombe, vor jedem Überfall können wir jetzt zittern. Aber wir zittern nicht, nicht wahr? Immer vorne dran. Immer an der Spitze mit Amerika. Alles verdanken wir ja dem herrlichen Bruder. Eine einzelne Nation, hat Montalin einmal prophetisch geschrieben, der es gelingt, die Moral, die Qualität des Menschen auf fast der gesamten Erdoberfläche in die Tiefe stürzen zu lassen, das hat es nicht gegeben, seit der Globus existiert. Ich klage die Vereinigten Staaten an, im ständigen Zustand des Verbrechens gegen die Menschheit zu sein. 1945 waren wir Wachs in ihren Händen, heute sind wir ihr williger Schatten geworden. Die Zivilisation, sagen sie, kann man nicht zurückschrauben. Nein. Nun, dann seht zu, wie ihr mit ihr fertig werdet, aber fragt mich nicht. Bin ich ein Quacksalber, den man befragt, wenn die Ärzte versagen? Habt nur Vertrauen, ihr Martinsgänse. Vertraut den Blinden, sie führen euch gut. Was sollen wir tun? Zu spät. Die Welt ist hypnotisiert. Die Lemminge rennen auf das Ende zu, sie sind nicht aufzuhalten. Was wollen wir auch retten? Was denn? Was wollen wir bewahren? Unser Vaterland? Was ist das? Die Erde, der Acker, die Städte, die Fabriken, die Banken, die Atommeiler, die Supermärkte, die Parteisilos. Was ist des deutschen Vaterland? Wo ist es hingekommen? Es war doch einmal da. Wo ist es nur geblieben? Was war es denn? Ach, meine verratenen Freunde, ich glaube, es war unsere Seele. Die ist es, die sie zerstört haben. Die glücklichen anderen, die noch eine Seele haben dürfen. Wir nicht, denn Amerika hat keine. Wir sollen lachen, wenn jemand von Seele spricht. Die neue Generation lebt bereits ohne. Jene Generation, die die Hände verächtlich in die Hosentaschen stößt, wenn sie unsere Schritte auch nur von ferne hört. Sie haben Grünewald und Caspar David Friedrich unter den Arm genommen, ins Mausoleum getragen und sagen, seht, da hängt eure Scheißseele. Sie treiben Schindluder. Sie setzen einen Mülleimer auf Räder und nennen es Huldigung an Apoll. Sie spritzen mit einer Pistole Farbe auf die Leinwand und hängen sie in die Museen. Sie nageln einen Holzspan an die Wand und schreiben Selbstbildnisse darunter. Erinnern Sie sich, wie sich auf der Biennale die Menschen davor drängten? Vergessen Sie es nicht. Das ist das einst unglaubliche Märchen von des Kaisers Kleidern. Es ist Wirklichkeit geworden. Die Wirklichkeit von Gehirnen, die unheilbar krank sind. Sie sind Bravos geworden, hassenswerte Bravos. Sie kennen nichts mehr, keine Sehnsucht, keine Liebe. Haben Sie Blumen, Mr. Neil Armstrong? Selbstverständlich, aus Plastik, das ist viel praktischer. Sie nennen sich abgenabelt, ohne bei dem Wort zu erschrecken. Sie kennen nicht einmal Wehmut, jene Empfindung, die so kostbar zusammengesetzt ist aus Freude, Trauer, Resignation und unverlierbarer Erinnerung. Was sollen wir tun? Wird unser Atem nicht schon schwer? Was sollen wir tun? Ich weiß es nicht. Seit Odysseus hat sich niemand mehr zwischen Skylla und Charybdis gerettet. Ich weiß nur eins. Verbannt alles Mitleid mit jenen anderen. Ich liebe die großen Verachtenden, weil sie die großen Verehrenden sind. Und Pfeile der Sehnsucht sind nach dem anderen Ufer, hat Nietzsche bekannt. Ich liebe alle die, welche wie einzelne schwere Tropfen sind, fallend aus der dunklen Wolke, die über den Menschen hängt. Sie verkünden, dass der Blitz kommt und werden wohl als Verkünder zugrunde gehen. Darum verliert kein Mitleid. Ich sage, hasst, hasst, was da über uns kommt. Wenn ich das sage, mache ich nicht in Wahrheit Platz für die Liebe? Kann ich doch Gott nur annehmen, indem er zugleich verwirft? Verdammt er nicht um der Liebe willen? Ja, wer liebt, muss zugleich verwerfen. Deshalb, aus Liebe zu dem, wonach wir hungern und was man kaputt gemacht hat, deshalb sage ich, hasst. Die Liebe ist machtlos geworden. Dort drüben, jenseits des Ozeans, steht der Schuldige. Haben wir eine Zukunft? Na klar. Verzeihen Sie mir das burschikose Wort, es soll nur meine Bewegung verbergen. Zukunft ist uns sicher. Gewinnt der Amerikanismus, so wird er in 150 Jahren die Menschheit zugrunde richten und die Erde wird als erstorbener Mars im Weltall weiterkreisen. Gewinnt die neue Religion, so wird die Menschheit 150 Jahre lang in großer Not leben und dann wird wieder das Jahr 1 kommen und alles von vorne beginnen. So oder so. Halleluja.